Was ist denn das? Podcasting. Was für ein Ding? Na, das Podcast-Ding. Du weißt schon. Also, guten Abend. Hier ist ja die Bude voll in der Pott-WG mit ganz vielen Leuten. Einerseits haben wir, das ist doch Ben, dich kenne ich doch. Hallo Ben. Ja, genau. Hi Rico. Und die anderen natürlich. Du hast noch deinen Kollegen mitgebracht. Stell ihn doch mal vor. Ja, das ist mein Kollege Matti, der beim letzten Mal leider nicht dabei sein konnte. Wir zusammen bauen Podigy. Hallo. Ihr seid die Leute von Podigy. Ja, da kommen wir natürlich später noch detailliert darauf zurück. Wer ist denn sonst noch da? Ach, Jerome ist wieder mal da. Hallo, Jerome. Dich gibt's noch. Ja, mich gibt's noch. Sorry, dass ich gefehlt habe die letzten paar Mal, aber wenn man einen kleinen 18-monatigen alten Sohn hat, dann verschieben sich ab und zu mal die, ja, die Zeitkontingente. Kinder, Kinder, Kinder. Ja, ja. Stell dich nicht so an, ich habe 3 Stück davon. 3? Wie schaffst du das? Ja, ich schaffe es ja nicht. Hallo übrigens zusammen, hier ist der Thorsten. Hallo Thorsten. Grüß dich Thorsten, hallo. Und dann haben wir natürlich noch Jörg. Bobs und Bob, hallo. Hi, grüß dich. Wunderbar, jetzt haben wir alle, sonst sitzt glaube ich niemand mehr da. Wir haben noch stille Zuhörer, aber die stellen wir nicht gesondert vor. Also, was war in der letzten Folge los? In der letzten Folge haben wir aus lauter vielen Zahlen und Statistik und so weiter nämlich das Feedback vergessen. Das holen wir dann mal dieses Mal noch nach. Wir hatten von der vorletzten Folge, das war Planung ist alles, hat Dirk Deimicke von Deimhardt gesagt, dass wir argumentieren aus der Perspektive eines Podcast-Produzenten. Ihn würde natürlich auch die Meinung von den Podcast-Hörern interessieren. Das hat sich vor allem bezogen auf die ganze Geschichte, Kapitelmarken etc. Da Dirk ja, ich weiß nicht, ob ich ihm jetzt etwas unterstelle, aber nicht ganz so überzeugt ist, dass seine Hörer Kapitelmarken wollen. Weil er sagt, die Podcast-Hörer, die er kennt, die hören Podcasts auf Mobiltelefone. Und da gibt es überhaupt keine Software, die Kapitelmarken unterstützt. Was? Das stimmt natürlich nicht. Nee. Ich habe schon 2 Podcatcher, die Kapitelmarken unterstützen. Da bin ich absolut auch deiner Meinung. Man muss vor allem eben auch wissen, Dirk Deimicke macht einen Linux-Podcast und die werden natürlich nicht iOS-Software nutzen. Und dort sieht es ein bisschen schwieriger aus, das weiß ich. Aber ich denke mir, die ganze Kapitelmarke-Geschichte ist auch ein relativ neues Ding und auch auf iOS ging es einige Zeit, bis die ganzen Podcatcher geupdatet haben und ich bin nach wie vor der Überzeugung, die kommen überall, weil das ist wirklich, jeder, der Kapitelmarken, also als Hörer nutzt, der lernt es schätzen und wird es weiter nutzen. Oder wie seht ihr das? Findet ihr Kapitelmarken wichtig? Auf jeden Fall ist das wichtig. Es kommt halt drauf an, was man für eine Art Podcast hat. So ein kleiner Personal-Podcast wie meiner jetzt, der 10, 15 Minuten geht, ist klar, das ist Quatsch. Aber sonst macht das echt Sinn. Es sind immer mal Themen dabei, die ich jetzt nicht hören möchte. Und dann kann ich es einfach überspringen. Also es ist auf jeden Fall ein Plus. Was ich immer auch noch wichtig finde, nicht nur das Überspringen nutze ich immer mehr, sondern ich nutze auch mehrfach zu hören, weil ich höre Podcasts so irgendwo nebenbei, mache halt irgendwas und plötzlich finde ich, oh, das ist aber spannend und gehe nochmal das Kapitel zurück und höre mir das Kapitel nochmal genau an. Das war wie damals bei meinem Kassettenrekorder, wenn da Pausen zwischen waren, dann konnte der diese Pausen finden und das war für mich echt sowas Gutes, ne? Und genauso ist das jetzt mit den Kapitelmarken, also ich brauche die auch regelmäßig. Also ich muss ehrlich gestehen, ich benutze Kapitelmarken gar nicht, weil die Podcasts, die ich gerne höre, die höre ich einfach durch, selbst wenn es manchmal Themen gibt, die mich jetzt nicht so interessieren. Und wenn es doch mal ja langwieriger wird, dann habe ich ja diese Möglichkeit, 2 Minuten vorzuspulen und dann nutze ich das. Das reicht mir. Du produzierst ja auch einen Tech-Podcast. Und darum gehe ich mal davon aus, ich unterstelle dir das jetzt einfach mal, dass du auch andere Tech-Podcasts hörst. Ja. Und gerade da, also es gibt auch immer wieder bei einem Tech-Podcast ein Thema, wo ich finde, ja, das kenne ich jetzt, das habe ich mich jetzt schon detailliert befasst, interessiert mich nicht, will ich überspringen. Naja, also ich befasse mich nicht so stark damit, beziehungsweise ich erfahre dann trotzdem irgendwo noch irgendwas Neues, was ich bis dahin nicht wusste. Und insofern, ja, du hast recht, manchmal kommt es vor, dass ich denke, ja, das Thema kenne ich schon und das habe ich in 2 anderen Podcasts auch schon gehört. Aber ich höre es mir dann doch an. Aber Jerome, ich glaube, du hast noch nie Kapitelmarken genutzt, oder? Nee, nutze ich nicht. Du solltest einfach mal mit anfangen, mal versuchen und dann deine Erfahrungen beim nächsten Mal kundtun. Denn einfach nur, ich erwische mich immer wieder mal, dass ich einfach so gerade mit irgendetwas beschäftigt war, dabei, also vom Kopf her, und einfach nicht richtig zugehört hatte. Ja. Und dann kann ich dieses Kapitel einfach zurückspringen und nochmal hören, weil ich denke, jetzt habe ich irgendwas verpasst vielleicht, was doch ganz interessant. Okay, das wäre ein Argument zu sagen, okay, ich habe jetzt nicht so gleich war abgelenkt und möchte nochmal zurück. Aber dann nutze ich dann auch diese 2 Minuten zurück, weißt du? Ja, ja, klar. Ne? Aber so hast du halt das Kapitel nochmal neu. Ich brauche das auf jeden Fall regelmäßig. Also wir brauchen das beim Fragezeichen-Pod auf jeden Fall, weil mein Mitpodcaster macht so Inhaltsbeschreibungen auf 10 Minuten, dass viele Hörer das nicht hören wollen. Und deswegen sag Kapitelmarke, bis die Inhaltsbeschreibung vorbei ist. Also ich finde die Kapitelmarken ganz gut. Ja, und ich finde, was für mich vor allem für Kapitelmarken spricht, es ist kein massiver Aufwand. Es ist ein kleiner Aufwand. Es ist kein, ist nicht nichts, aber immerhin. Aber es ist kein großer Aufwand, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, ist es keine große Geschichte, die zu machen. Und die, die sie nicht nutzen, die stört's nicht. Es ist ein zusätzliches Angebot, das du als Podcaster machst. Und das ist durchaus sinnvoll. Da gebe ich dir völlig recht. Ich sag ehrlich, ich habe mich damit noch nicht so wahnsinnig beschäftigt. Ich weiß natürlich, dass es das gibt. Und ich stelle mir auch vor, dass der Aufwand nicht allzu groß ist. Da ich aber meine Podcasts selber schneide und alles selber mache, habe ich einfach bisher einfach nicht die Zeit gefunden zu sagen, so, und jetzt kümmere ich mich mal noch um diese Geschichte, weil ich sie halt persönlich nicht so furchtbar wichtig finde. Wobei bei einem Podcast wäre es durchaus sinnvoll, das zu machen, beim anderen vielleicht weniger. Aber ja, das soll dann auch der Hörer entscheiden. Es wäre sicherlich ein zusätzliches Angebot, aber ich bin einfach der Meinung, es wird jetzt keiner meinen Podcast nicht hören, wenn ich das ihm nicht anbiete. Das ist einfach ein zusätzlicher Service, der durchaus positiv, denke ich, bei den Hörern ankommt, aber ich bin einfach noch nicht dazu gekommen. Also ich gebe dir 100% recht, außer den letzten Satz. Weil gerade vom Tech-Podcast, also bei mir fliegt jeder Tech-Podcast aus meiner Liste raus, der keine Kapitelmarken hat. Na gut, ich habe ja keinen reinen Tech-Podcast. Bei mir geht's manchmal um Tech, aber auch um Politik und um was weiß ich. Auch bei euch gibt es gewisse Themen, die ich einfach jetzt einfach total kenne. Die dich nicht interessieren. Und dann habe ich irgendwo die Friemlerei, bis ich wieder, wo geht's jetzt weiter, ist mir meistens zu doof und dann schalte ich ab und gehe zum nächsten. Gebe ich dir völlig recht, damit muss ich leben. Wobei ich auch auf der anderen Seite sage, mein Podcast, also zumindest der Querfunk-Podcast, ist eigentlich so gedacht, dass es ja nicht nur um die Themen an sich geht, sondern auch um die Menschen, die darin sprechen. Das sind ja alles, denke ich zumindest, interessante Menschen, denen man einfach gerne zuhören möchte, auch wenn es ein Thema ist, das einen nicht so interessiert. Aber klar. Ja, der kann ja immer noch, der das will. Aber du musst ja eben auch die Freiheit bieten können, der das eben nicht will. Natürlich, klar. Aber es ist halt für mich ein zusätzlicher Aufwand. Und bisher war ich einfach noch nicht bereit dazu, diesen zusätzlichen, weil das dann zu machen, da gebe ich dir, das wird wahrscheinlich dann, wenn man weiß, wie es geht, relativ einfach und schnell gehen. Aber wenn man, so wie ich, das noch nicht weiß und sich damit erstmal auseinandersetzen muss, was muss ich denn jetzt da noch zusätzlich machen, dann muss ich mich einmal 2-3 Stunden hinsetzen und mir überlegen, okay, wie funktioniert das und wo kriege ich die Informationen her und so weiter, wie das funktioniert. Und die Zeit habe ich im Moment einfach nicht. Das ist leider einfach so. Vielleicht in meinen Schulferien. Kommt alles noch. Kommt alles noch. Kapitelmarken braucht man keine Zeit für. Beim Schneiden macht man einfach Dutch, Dutch, Dutch. Und wenn du den live einsprichst, einfach auf den Knöpfchen drücken. Es gibt so eine schöne App von Euphonic, ne? Die kann man auch auf sein Handy packen. Und dann geht es automatisch, ja. Na gut, Euphonic finde ich sowieso genial. Aber ich finde viel interessanter die nächste Einmeldung, die da gekommen ist. Ja, das war von Christian Wolz vom Papacast. Findet es schade, dass so viele Podprojekte verlassen bzw. sich die Auszeit nehmen? Finde ich auch. Kann ich aber nachvollziehen. Ja. Auf mein Haupt. Zum Beispiel. Wir sollten mal das Thema Reaper behandeln. Die Videos von Ralf Stockmann, Twitter, ADN und so weiter, also Links sind alle da. Wären super, besonders Folge 13 hat es mir angetan. Ja, richtig, also die, wer sich ein bisschen mit Reaper befasst, der sollte unbedingt die Videopodcasts von Ralf Stockmann anhören. Aber ganz kurz nochmal, was war Reaper? Reaper ist im Prinzip ein Audio-Software zum Schneiden etc. und zum Aufnehmen und so weiter, wie Audacity, wie was auch immer du brauchst. Reaper ist sehr mächtig, funktional. Die Oberfläche ist einfach sehr gewöhnungsbedürftig. Es ist wirklich komplex. Und Ralf Stockmann ist gerade dabei, eine neue Oberfläche zu basteln, die speziell dann für Podcaster zugeschnitten ist. Und das ist sehr gut. Und in seinen, was weiß ich, wie viele Videos das da schon drin sind, also sicher mehr als 13, erklärt er auch die ganzen einzelnen Funktionen, macht Beispiele und so weiter. Und das in einem Videopodcast, also du brauchst überhaupt keine Kenntnisse und kannst das einfach relativ gut nachmachen. Das ist wirklich sehr zu empfehlen. Das kann ich bestätigen. Als noch nicht Podcaster. Also wenn die neue Oberfläche da ist, sagt mir Bescheid, dann gucke ich es mir an. Kostet die Software was? Doch, die Software kostet. Also Reaper kostet was, das kostet was, aber die Oberfläche nicht. Aber Reaper ist auch nicht so teuer, was kostet die? Ich müsste jetzt nachschauen. 60 Euro. Hat aber auch eine 30-Tage-Demo-Version. Wenn das abläuft, dann fragt er dich einfach, ob du wirklich weiter willst und dann klickst du halt jedes Mal drauf. Dann kann ich damit auch Kapitelmarken machen, nehme ich an. Ja, selbstverständlich. Und zwar sehr gut und einfach. Du kannst nicht nur, du solltest. Jetzt hat Christian auch noch vorgeschlagen, wir sollten doch mal Ralf einladen, um über das Thema Reaper zu diskutieren. Ja, finde ich eine Wahnsinnsidee. Die Idee ist nicht ganz neu. Ich habe ihn auch gefragt, als ich ihn in Berlin getroffen habe. Seine Begeisterung war zu dieser Zeit nicht riesig, weil, ja, sie sind ja immer noch mit Wikigeeks dran und tausend Dinge und sowieso und. Wir könnten aber wieder mal nachfragen. Wäre keine schlechte Idee. Wäre sicher sehr spannend, jetzt gerade wenn seine neue Oberfläche für Reaper rauskommt, die vielleicht mal mit Ralf direkt zu besprechen. Wäre sehr praktisch. Könnten wir ihn mal anfragen. Wäre sicher ein sehr angenehmer und spannender Gast. Dann hat sich wieder Jan von Abends in der Kreativwirtschaft gemeldet. Er bedankt sich für die Erwähnung und wird demnächst die Handgriffe dokumentieren auf seinem Blog. Zur Erinnerung, wir hatten darüber diskutiert, er hat eine wunderschöne CSS-Anpassung an den Podlove-Player gemacht. Die sieht sehr, sehr schön aus und ist auch responsiv und so weiter und so fort. Und dort haben wir ihn ja gebeten, ob er da uns die Daten liefern kann und das wird demnächst auf seinem Blog erscheinen. Wir berichten darüber und wer es nicht abwarten kann, der findet auch den Link zu seinem Blog jetzt schon in unseren Shownotes. Ich werde die Tage schon mal gucken. Ich glaube, ich kann es nicht abwarten. Ist, also heute habe ich nachgeschaut, ist noch nicht da. Aber das wird sicher gleich kommen. Mhm. Dann hatten wir noch die letzte Folge, das war die Pottwichtel-Review-Folge, wo wir eben vergessen haben, ein Feedback nachzugeben. Da waren sehr wenige Feedbacks in zweierlei Hinsicht. Einerseits natürlich einfach so die Feedbacks, das war zum Beispiel von Steffen, hat da sich gemeldet von Nerd Nerd Podcast. Er findet das gar keine gute Idee. Die Idee, die da aufgekommen ist, um gestaffelt die Folgen vom Pottwichteln zu veröffentlichen. Er findet den Aufwand viel zu groß und er möchte sich eigentlich auch nicht vorschreiben lassen, wann das Ganze veröffentlicht wird. Und er findet das grundsätzlich so gut, wie es bis jetzt war, also so gut. Also er kann damit leben. Wir haben es ja damals gemacht, also ab diesem Termin, es musste nicht an diesem Termin veröffentlicht werden, ab diesem Termin veröffentlicht, also hat es die Pottunion online gestellt, aber ab diesem Termin konnte veröffentlicht werden. Und dann konnte jeder selber wissen, wann er das genau veröffentlicht und wie es mit seinen weiteren Folgen reinkommt und so weiter. Was ich sehr spannend fand, er kennt einen Comiczeichner, der vielleicht das Logo entwerfen könnte. Finde ich natürlich eine Wahnsinnsidee. Da sind alle Türen offen. Wir werden den Link zu diesem Comiczeichner etc. auch in unsere Dokumentation reingeben, weil es ja noch nicht klar ist, ob wir die nächsten Organisatoren des Pottwichteln sind oder nicht. Aber dass es auf jeden Fall nicht untergeht. Und Steffen, falls du diesen Comiczeichner mit dem mal Kontakt hast, frag ihn doch an. Also ja, wir sind gespannt. Er fand es überraschend, dass es keine bessere Koordination zwischen Hörsuppe, Real Life Radio etc., also die ganzen Projekte und uns gibt, also alle untereinander. Er fand, also als Lösungsvorschlag hat er vorgeschlagen, dass wir unsere Ziele, Zielsetzung klar definieren von der Pottunion. Und das habe ich jetzt nicht ganz begriffen, weil das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun. Einerseits die Diskussion über die Zielsetzung der Pottunion, ist eben eine Community und das ist eine ongoing Diskussion und die wird wahrscheinlich nie wirklich abgeschlossen werden. Sondern die Leute bestimmen einfach, wo sie den Schwerpunkt darauf setzen, die halt jetzt momentan gerade aktiv sind. Und das wird halt gemacht. Also es ist eben eine Community und nicht irgendein Verein oder sonst irgendwas, wo klar abgestimmt wird und dann wird das gemacht. Also das ist dann, ist eben eine Community. Denke ich aber nicht, dass es irgendeinen Einfluss hat auf die Koordination zu den anderen Projekten, aus dem Grund heraus, oder ich empfinde es so, dass das Problem ist, die Koordination mit Hörsuppe Real Life Radio jetzt einfach zu machen. Also mit Real Life Radio haben wir relativ viel Kontakt. In all diesen Projekten sind die aktiven Leute und die haben 100.000 Projekte, die sie weitermachen wollen, und das kostet einfach Zeit und die Leute haben einfach keine Zeit. Es müsste jemand her, der irgendwo da mal aktiv angeht und, was weiß ich, alle 3 Monate mal eine Online-Sitzung organisiert und. Und ich bin überzeugt, es würden alle kommen und darf zu versuchen zu koordinieren, weil ja alle davon wieder profitieren, die einzelnen Aktionen oder was auch immer das geplant ist, zu promoten etc. Wer Lust hat, steht alle Türe offen. Also jeder wünscht sich irgendwie was und es ist immer schwierig, jemanden zu finden, der es dann realisieren möchte, ja? Ideen sind tausende da. Genau. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, uns fehlen die Leute, die das irgendwie machen. Das meinte ich, ja. Dann hatten wir in dieser Folge ja noch etwas anderes. Wir hatten diese Themenumfrage. Das war ein bisschen ein Frust. Aus dem Grund heraus, es haben sich nur 9 Leute gemeldet und haben abgestimmt. Und wenn ich so die Votes, also die Beiträge anschaue, bin ich mir nicht sicher, ob da nicht ein gewisses Trollen auch dabei war, weil gewisse sehen sehr ähnlich aus und naja, ich will niemandem was unterstellen, aber es sieht ungewöhnlich aus. Und vor allem auch das Resultat, also ich war sehr erschrocken, kann aber absolut sein, dass das so ist. Also von Platz 1 angefangen, das war zu erwarten, Podcast im rechtlichen Sinne. Ja, da warten wir alle drauf. Das Problem ist einfach, wir brauchen einen Rechtsanwalt oder irgendjemand, der sich rechtlich auskennt. Also ein Aufruf an alle Rechtsanwälte, die sich mit Medien einigermaßen auskennen, oder auch an Studenten oder sonst irgendwas. Jeder, der sich ein bisschen auskennt und etwas darüber zu sagen hat. Wir wären da unheimlich froh. Das scheint ein größerer Bedarf zu sein. Das zweite hat mich sehr erstaunt, nämlich das Thema Mikrofone. Weil ich finde, also das ist jetzt ein Thema, das wurde 100.000 Mal schon durchgekehrt. Die neuesten 5 Podcasts, die das behandelt haben, findet ihr bei uns in den Shownotes, also ein Link zu unserer Themenliste, dort sind sie drin, mit Videopodcast und Audiopodcast, wie auch immer, dass ihr das wollt. Und in der Mikrofonszene ändert sich nicht so wahnsinnig viel. Es ist nicht so, dass wie in der Smartphone-Szene jeden Monat ein neues Ding rauskommt. Das ist nicht so. Also auch ein Podcast, der jährig, zweijährig ist und über Mikrofone berichtet. Also mal die Grundlagen sind immer die gleichen und die Modelle sind so unterschiedlich auch nicht. Also bin ich erstaunt, werden wir natürlich aber aufnehmen und uns überlegen, wie wir dieses Thema auch aufnehmen könnten. Was mich gefreut hat, ist Platz Nummer 3, also die ersten 5 stelle ich kurz vor, ist WordPress-Plugins allgemein. Hätte ich jetzt eher gedacht, dass speziell das Podcast-Plugin hoch drin steht. Das steht nicht so hoch drin. Ja, schön, dass wir dass das Thema WordPress angekommen ist und dass wir das weiterführen können. Was ich auch erstaunt war, aber auch sehr erfreut, auf Platz 4 ist die Pod-WG. Dass wir da mal genauer reinschauen und den Hintergrund erklären und wie es weitergeht mit der Pod-WG etc. Und der 5. Platz war Podcast Clients, hat mich auch relativ erstaunt, kann ich aber nachvollziehen, weil da hat sich doch in letzter Zeit, also bei iOS seit iOS 7, einiges getan und einiges geändert. Also vieles, was vorher sehr gut ist, war, ist jetzt unbrauchbar und umgekehrt. Ich denke mir, da auch mal Android und Windows-Ebene mal genauer anzuschauen und vorzustellen, wäre sicher ein Bedürfnis. Also denke ich auch sehr gut. Es ist eigentlich so, wenn ich das so sehe oder so anschaue, ob das nun irgendwie gefaked ist oder nicht, also mit dieser Reihenfolge und mit dieser Art und Struktur, wie das jetzt aufgelistet ist, von beliebt bis unten hin, finde ich, kann ich echt mitleben. Ja, ich kann auch mitleben. Bei gewissen Dingen bin ich nicht ganz überzeugt, dass das diese Reihenfolge hat. Ich hätte vor allem mehr Feedback erhofft, weil dann wäre ein Troll auch nicht aufgefallen. Also es wäre dann statistisch gesehen untergegangen. Das Formular, das Abstimmungsformular ist natürlich nach wie vor offen. Dürft ihr gerne weitermachen, werden wir auch sicher noch bis zur nächsten Folge offen lassen, dann schließen wir es. Ich finde eins, wenn ich dazwischen gehe, eins interessant, also relativ weit hinten, Phishing for Compliments, fand ich jetzt interessant oder überraschend. Was, das fandst du überraschend, dass es so weit hinten ist, oder was? Nee, aber was genau ist damit gemeint? Dass ich in meinem Podcast sage, hey, findet mich bitte toll? Oder was meint ihr damit? Nee, auf Feedbacks. Bitte gebt Feedback und so weiter. Und da reagieren ja die Leute relativ, wie soll ich das sagen, aggressiv. Bringt auch nichts, wenn du das so machst, sondern die Frage ist, wie macht man das richtig? Also so, dass man eben mehr Feedbacks bekommt und so weiter. Okay. Und sonst, die letzte Folge haben wir es detailliert erklärt, was unter den einzelnen Punkten drin ist. Also finde ich ein sehr spannendes Thema, ist von Dr. Crazy gekommen. Wobei Feedback muss ja jetzt nicht unbedingt über ein Formular, es kann ja auch über Kommentare oder auch über Bewertungen in iTunes stattfinden. Zum Beispiel. Also mache ich das. Und dort ist eben die Frage, wie macht man das eben auch wirklich so, dass es nicht zu aufdringlich wirkt, weißt du? Mhm. Dass du sie aber trotzdem bekommst. Also die Erinnerung ist ja schon gut, oder? Aber eben der richtige Mix. Und ich denke mir, das könnte schon ein Thema sein, das sehr spannend ist zu diskutieren. Aber es ist relativ weit oben. Ja, in der Mitte. Ja. Na, ja, eher weit unten. Sagen wir doch ehrlich, es ist eher weit unten. Aber ich find's interessant, weil es menschelt. Ja, also ich mag ja immer Themen, die menscheln. Und Phishing for Compliments, also ja, wie bringe ich meine Hörer dazu, auch das mir mitzuteilen, dass es gut oder von mir aus auch schlecht ist oder dass sie sich überhaupt mal rühren. Weil für mich ist es ja auch eine Art Bezahlung, wenn ich ein Feedback bekomme. Das ist ja das, worüber ich mich freue, wenn da was kommt. Dann, was ich auch noch spannend fand, ist die Vorschläge, die bis jetzt reingekommen sind für neue Themen. Das eine war Domains. Dort ist mir nicht ganz klar, was gemeint ist damit. Ja, vielleicht habt ihr irgendeine Idee. Was könnte man unter Domains machen? Also einfach, wie man eine Domain einrichtet, ist ja, Oder so die Frage, wie wichtig ist es, eine kurze Domain zu haben? Oder die ominöse Geschichte, wieso ist Holgi gegen Cast im Domainnamen drin? Oder ist das so die Idee? Oder was könnt ihr euch vorstellen darunter? Dass das was mit dem Namen zu tun hat, könnte ich mir vorstellen. Also, dass er denkt, welchen Podcast oder wenn ich jetzt einen Podcast habe, welchen Domainnamen soll ich dazu nehmen? Also eben Richtung Holgi, wieso kein Cast drin? Oder eben, wie kurz sollte der Name sein? Und ist es wichtig, wenn ich einen schönen Namen für einen Podcast habe, dass ich auch wirklich die passende Domain dazu habe? So diese Art von Fragen. Brauche ich .fm oder geht auch .de einfach? Nehmen wir auf jeden Fall auf. Das nächste ist Reaper. Das haben wir eben durchgemacht. Das macht für mich nur Sinn, wenn wir Ralf Stockmann zu Gast haben. Sonst hat es keinen Sinn, dass wir das Thema auch noch aufnehmen, weil Ralf macht das optimal. Da können wir nicht mehr machen. Dann gibt es das Thema Kopfhörer. Es gab auch noch das Thema Headsets. Aber nur der Kopfhörer. Ich finde, das Thema Kopfhörer passt zum Thema Mikrofone. Weil ja auch ein Headset ja auch ein Mikrofon impliziert und ich da auch eine sehr dedizierte Meinung dazu habe. Ich halte nämlich überhaupt nichts von Headsets, um ehrlich zu sein. Ich arbeite auch nie mit Headsets. Ich musste mal bei einem Radiosender, hieß es, ich muss mit dem Headset arbeiten, habe ich mich geweigert und habe jedes Mal das Studio umgebaut, weil ich auf gar keinen Fall mit einem Headset arbeiten wollte, weil ich die Entfernung zum Mikrofon möchte ich gern variieren können, wenn ich das möchte. Ja, ich möchte gerne auch mal neben das Mikrofon sprechen und einfach dadurch einen Raum entstehen lassen, wenn das die Situation erfordert. Ich möchte ein Mikrofon vor der Nase haben und ich möchte kein Mikrofon, das immer gleich weit von mir entfernt ist. Mag ich nicht. Ja, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das Thema Headsets finde ich absolut interessantes Thema. Es arbeiten sehr viele mit Headsets, also extrem viele, weil sie sagen, ja, dann kann ich mich bewegen und während des Podcasts und so weiter und so weiter. Ich sage, du musst dich doch jetzt nicht großartig bewegen, beziehungsweise wenn du halt redest, dann redest halt in das Mikrofon und ansonsten kannst du dich ja bewegen, ist ja egal. Und meistens sind auch die Mikrofone qualitativ besser, es sei denn natürlich, man kauft sich ein richtig teures Headset. Aber nee, also ich brauche kein Headset. Ich möchte das nicht. Und außer vielleicht in irgendwelchen Live-Situationen oder so und selbst da. Also ich möchte ein Mikrofon vor der Nase haben. Ich möchte auch mal weiter weg davon sprechen oder neben das Mikrofon sprechen können, wenn ich das möchte. Und das ist mir sehr, sehr wichtig. Und da kann ich kein Headset brauchen. Bäh, bäh, bäh, bäh. Ach, was machst du denn hier? Hallo MC. Guten Abend erstmal. Ich habe das gerade mal so gehört mit eurem Mikrofon und den Headsets. Da konntest du nicht widerstehen. Da konnte ich nicht widerstehen. Das gehört tatsächlich zur Raumakustik und das würden wir dann wahrscheinlich dann auch in dem Rahmen gleich mit behandeln. Ich finde, das gehört alles irgendwie zusammen. Headsets, Kopfhörer, Mikrofone, das müsste man irgendwie zusammenpacken. Mir immer noch unklar der Teil Kopfhörer. Also mit Headsets, Mikrofonik bin ich mit euch einverstanden. Aber Kopfhörer? Kopfhörer ist ein Thema, das interessiert die Podcaster, aber das interessiert nicht die Hörer. Das interessiert die Podcaster, weil die das tragen müssen. Es gibt Kopfhörer, die sind bequem. Es gibt Kopfhörer, die sind unbequem. Es gibt Kopfhörer. Und das ist absolut individuell. Was willst du darüber sagen? Genau, genau. Und es gibt Kopfhörer, die sind mehr für Sprache gebaut und es gibt Kopfhörer, die sind mehr für Musik gebaut. Überlegt euch selbst, was ihr da braucht. Und ansonsten ist das Thema, denke ich, gegessen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe hier keinen teuren Kopfhörer. Ich benutze meinen Kopfhörer, meinen Billig-Kopfhörer für 80 Euro, wobei das jetzt auch nicht so billig, aber das ist halt so ein Bluetooth-Kopfhörer, den ich auch für mein iPhone benutze und eben zum Podcast hören. Und dann stecke ich halt noch ein Kabel dran und dann benutze ich das zum Podcasten. Das ist kein toller Kopfhörer, ich hätte gerne einen besseren, aber das kostet dann halt wieder Geld. Aber das ist, sage ich mal, jetzt nicht so furchtbar wichtig, weil der Podcast, ob du welchen Kopfhörer auch immer du aufhast, der wird immer gleich klingen für den Hörer. Das macht keinen Unterschied. Doch, doch, doch. Du hast das Wichtigste vergessen, Jerome. Aha, was denn? Das Wichtigste ist, er muss schalldicht sein. Korrekt. Ja, muss einigermaßen schalldicht sein, ja. Auf jeden Fall, ja. Also ihr habt mich jetzt total überzeugt, es ist definitiv ein Thema. Ich sehe den Punkt schon, aber lasst uns ganz kurz das Ding noch fertig machen, weil sonst springen uns langsam unsere Gäste davon. Es gibt nämlich noch ein Ding und dann können wir diese Feedbacks vergessen. Alternative zu WordPress, zum Beispiel ScreenDBT, was auch immer, wie man das ausspricht, Podhawk, Loudblock, Drupal und Firz. Hat Dirk Deimicke vorgeschlagen als zusätzliches Thema. Ja, finde ich spannendes Thema, wenn du irgendwer weißt, der sich da auskennt. Also bei Firz ist nicht das Problem, das ist klar, wer wir da nehmen. Aber bei den anderen... Ich kenne niemanden, der sich gut auskennt. Also, wenn sich irgendjemand auf diesen Dingen auskennt, Alternativen zu WordPress, ja, klar, ganz spannend, aber wir brauchen jemanden, der es kennt. Kommen wir zu unserem Hauptthema. Porridge. Als erstes die Frage an unsere Gäste. An Ben, du warst ja schon mal bei uns und hast mal die ganze Geschichte vorgestellt und da wart ihr ganz am Anfang noch und mit der Idee Porridge und so weiter und so fort. Und in der Zwischenzeit seid ihr ja offiziell online und betriebsbereit und so weiter und so fort. Was ist denn so aus eurer Sicht alles in dieser Zeit so passiert? Kannst du das irgendwie ein bisschen zusammenfassen? Ich könnte damit jetzt, glaube ich, eine Stunde reden, aber ich versuche es mal zusammenzufassen. Ja, grob kann man sagen, dass wir in der Zeit natürlich einiges neu gebaut und verbessert haben. Hatten eine Winterphase seit ungefähr, ich glaube, Ende August. So um den Podlove Podcaster Workshop rum haben wir da, glaube ich, angefangen. Und sind jetzt tatsächlich seit ziemlich genau einer Woche für alle erreichbar. So dass sich jeder anmelden kann. Und ja, das ist so der grobe Abriss des letzten halben Jahres. Ich glaube, so lange ist es fast doch schon her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Also ihr seid jetzt wirklich im Business. Jetzt ist es ernst. Genau. Darum möchten wir euch ja das Ganze ein bisschen genauer ansehen. Ihr schreibt groß auf eurer Webseite bei Podigy weniger Hürden. Also gut, jetzt muss ich ganz böse sein. Ich finde auch WordPress gibt mir keine großen Hürden, aber mir ist natürlich klar, dass für viele Leute ist WordPress eine Herausforderung. Könnt ihr mal kurz erklären, wie sieht das eigentlich aus? Also wenn im Vergleich zu einer normalen Installation, also normal meine ich jetzt WordPress-Installation, wie sieht so eine Erstinstallation für einen Podcaster bei euch aus? Na, prinzipiell Installation in dem Sinne gibt's eigentlich keine. Also das Einzige, was man vielleicht machen könnte, wäre, wenn man auf Windows sich bewegt, sich einen anständigen Browser zu installieren. Ansonsten gibt's keine Installation. Es gibt eine Anmeldung. Sprich, du meldest dich mit E-Mail-Adresse und einem Passwort bei uns an. Und ja, das ist es, könnte man schon als Installation abtun. Dann kannst du eigentlich sofort loslegen mit dem, was du machen möchtest. Ja gut, also ich kann auch ein WordPress meistens beim Provider mit zwei Klick online stellen und ja gut, dann brauche ich noch ein Plugin, das kann ich auch mit zwei Klicks installieren, dann kann es losgehen. Aber sind wir ehrlich, also das ist ja noch nicht. Also dann kommt ja noch das Ganze ein bisschen, muss ja auch noch ein bisschen gefeintuned werden. Also so, ich will ja so mein Layout zum Beispiel und so weiter und so fort. Ist das bei euch überhaupt möglich? Ja, also Layout zum Beispiel ist auf jeden Fall möglich. Kommen wir vielleicht auch später nochmal detailliert drauf. Was wir eben im Großen und Ganzen dem Nutzer abnehmen, ist eben dieses Feintuning. Also dass er sich nicht um alles selbst kümmern muss, wie zum Beispiel sich einen Auphonic-Account haben, sich um Suchmaschinenoptimierung kümmern, sich darum kümmern, dass sein Feed valide ist, dass alle Dateien an der richtigen Stelle liegen, dass die Dateien auch von, wenn mal 100 oder 500 Leute das runterladen, auch immer noch verfügbar sind. Ja, das wollen wir im Prinzip dem Podcaster abnehmen. Und dadurch auch weniger Hürden. Ich möchte dann dazu noch sagen, ich habe kurz vor dieser Sendung eine Probeaufnahme gemacht von diesem Prozess, den wir haben. Das Video dauert insgesamt 6 Minuten. Davon sind 4 Minuten eigentlich das, was so ein Podcaster braucht, um von 0 auf 100 zu kommen. Also von 0 heißt, ich bin noch nicht mal bei Podigy angemeldet und nach 4 Minuten hat man einen Podcast mit einer veröffentlichten Episode oder zumindest man hat eine Audiodatei hochgeladen. Das dauert natürlich noch eine Weile, muss man noch kurz warten und dann wird praktisch der Podcast automatisch veröffentlicht. Das heißt also, dass man mit wenig Aufwand und auch mit wenig Zeitaufwand praktisch einen Podcast hat, der, würde ich mal sagen, beliebig viel skalieren kann und der praktisch alles kann, was ein professioneller Podcast können muss. Ja, warst du aber schon ganz schön langsam normalerweise. Also ich habe das ja gar nicht schneller hingekriegt. Ja klar, also natürlich kann man das schneller hinkriegen. Aber ich meine, ein so ein durchschnittlicher Mensch schafft das wahrscheinlich in 5 bis 10 Minuten, also den kompletten Prozess. Und wenn man bereits seinen Podcast hat, dann eine neue Folge, eine neue Episode anzulegen, sollte vielleicht nicht länger als 2 Minuten dauern. Also ja, man kann auch schneller sein. Ja, also da brauche ich schon für meine Shownotes gut 10 Minuten. Also wenn du die natürlich noch schreiben musst, dann dauert es natürlich länger. Aber wenn halt alles tatsächlich vorbereitet ist, so dass man es einfach nur noch reinhacken muss und auf Veröffentlichen drücken muss, dann ist es tatsächlich in 2 Minuten machbar. Also das ist ja eigentlich so die Arbeit, die ich habe, auch bei meinem Podcast. Gut, ich mache das jetzt selbst in meinem WordPress, aber ich schneide halt, lade das hoch und muss meine Shownotes schreiben und das war's. Ja, da, natürlich kommen dazu noch andere Fragen, wie wer kümmert sich um deinen Server? Wer kümmert sich um deine WordPress-Installation? Wer macht die Updates von deinem WordPress zum Beispiel? So, natürlich verstehen wir... Eben niemand. Das ist ja das Problem. Genau. Also das sind so Sachen, um die wir uns kümmern und kümmern möchten, damit praktisch die Leute, die Spaß an Podcasten haben, sich nicht um solche Sachen kümmern müssen. Also sie müssen sich nicht um die Technik, um die Infrastruktur und um viele andere Themen kümmern. Das ist ungefähr unser Ziel. Das macht ja normalerweise jeder Podcast-Hoster ja natürlich auch. Das ist richtig. Deswegen wollen wir auch nicht irgendein Hoster sein, sondern wir wollen praktisch unseren Service ständig quasi verbessern. Wir wollen auch neue Features einbauen, neue Sachen, die man woanders nicht finden kann. Wie sieht es aus, wenn jetzt ein bestehender Podcaster findet, er will zu euch umziehen? Im Moment ist es so, dass der Podcaster uns kontaktiert und wir das komplett für ihn übernehmen. Das hat 2 Vorteile. Einmal ein Vorteil für den Podcaster, dass er sich einfach nicht drum kümmern muss und dass nachher auch alles so bei uns liegt, wie es sein muss. Für uns hat es erstmal den Vorteil, dass wir haben es natürlich schon ein paar Mal durchgespielt und haben auch schon gewisse Schritte in dem Prozess automatisiert. Aber um tatsächlich einen komplett automatischen Import zu machen, dafür müssen wir einfach mehr lernen und mehr mit tatsächlichem Content arbeiten, so dass wir später, denke ich, auch dahin kommen werden, dass es einen komplett automatischen Import gibt. Im Moment ist es aber tatsächlich so, dass wir das auf Anfrage für den Podcaster übernehmen. Aber was ändert sich dann für den Podcaster? Also ich meine zum Beispiel RSS-Feed und Domain, die sind aber dann anders, oder? Das kommt darauf an, wenn der Podcaster schon eine eigene Domain hat, ließe die sich auch zu uns umziehen. Also dass die alte Domain quasi auf seinen Podigy-Blog zeigt. Feed Redirect ist immer so ein bisschen ein Problem. Müssen wir auch erstmal sehen, wie die Leute da ankommen, wie die Adressen vorher waren und wie wir das dann entsprechend so hinkriegen, dass da nichts verloren geht. Deswegen auch erstmal die manuelle Geschichte, so dass wir uns explizit darum kümmern können, dass nichts verloren geht und dass alles so gut wie möglich portiert und weitergeleitet und was auch immer wird. Klingt jetzt nicht wahnsinnig kompliziert. Ich weiß aber nicht, ob das meine Großmutter gleich empfinden würde. Darum die Frage an MC und Thorsten. Ihr habt das ja gemacht. Ist das wirklich total einfach? Traut ihr das meiner Großmutter zu? Kommt auf die Großmutter an. Ich habe ja den kleinen Thorsten-Podcast bis dahin jetzt als Beta-Tester gemacht. Bin ja dann mit der Euphonic-App aufgenommen, ganz normal mit einem iPhone-Set. Hab den dann über die Euphonic Pia direkt hochgeladen auf Dropbox, konnte natürlich super auf meinen Dropbox drauf zugreifen, war natürlich dann relativ schnell auch rübergeladen. Gut, ich habe jetzt nicht die riesen Metadaten da reingetragen, sondern meistens nur irgendwie ein Wort oder Maximum ein Satz. Musste ich ganz am Anfang damals noch mein Bild hinzufügen, aber das ist ja Gott sei Dank jetzt auch nicht mehr so. Jetzt ist wirklich, man hat das von der Aufnahme, also nach der Aufnahme, bis ich auf Veröffentlichen drücken konnte, eine Minute, zwei, bin ich durch. Sehr, sehr schnell und eigentlich auch schön verarbeitet und man konnte es so relativ gut sehen. Natürlich in der Beta-Phase war natürlich, dann ist da mal was gehakt, da was gehakt. Da muss ich auch sagen, da waren die beiden Mädels und sie immer eben anmailen und haben auch immer eine Antwort. Also der Kontakt dahin 1A. Und MC, wie hast du das empfunden? Ich habe ein bisschen die Probleme, das liegt aber sicherlich eher an mir selber, dass alles auf diesem Flachdesign basiert und natürlich auch... Du bist ein Gegner gegen Flachdesign? Das erstaunt mich jetzt. Nee, eigentlich ja gar nicht. Aber man muss ja, oder auch bei diesen Apple-Produkten etc., man muss schon ein bisschen umdenken. Das heißt, man hat ja eine ganz andere Logik. Und wenn man jetzt wirklich relativ lange, sag ich mal so, mit WordPress und ähnlichen Dingen gearbeitet hat, auch WordPress hat ja jetzt nun umgestellt auf Flachdesign, dann hat man noch nicht so den Bezug dazu, ohne kognitive Arbeit zu verrichten, also ohne darüber nachzudenken, wo klickt man jetzt wie, war für mich der Aufbau erstmal am Anfang ein bisschen merkwürdig. Wo muss ich jetzt was klicken? Ich sehe nur ganz viele Tabs im ersten Sinne. Also wie hangel ich mich durch die Logik durch? Damit habe ich im Wesentlichen ein bisschen die Probleme. Ich denke mal, wenn man das 1, 2, 3 Mal gemacht hat, dann geht's lustig locker von der Hand. Vom Farbdesign habe ich auch da so ein bisschen meine Probleme. Das heißt, wenn eine Überschrift jetzt blau ist und man eben denkt, ja, da müsste man halt klicken, zum Beispiel steht jetzt mein Podcast im Blau, da denke ich immer, ah, da muss ich jetzt klicken und wo komme ich denn jetzt eigentlich zu den Einstellungen wieder? Da ist kein Symbol dazu, da steht also nur der Name meines Podcasts und dann habe ich wirklich ganz schön lange gebraucht, bis ich dann herausgefunden habe, ah, da muss ich draufklicken und da komme ich zu den gesamten Einstellungen für meinen Blog quasi, den ich veröffentliche. Das hat mir im Wesentlichen so ein bisschen am Anfang, obwohl ich damit mit Software eigentlich nicht so die Probleme habe, aber da stand ich ein bisschen komisch davor. Man hat ja auch immer so eine bestimmte Logik, dass alles irgendwie in einer Sidebar zusammengefasst ist. Mach Schritt 1, Punkt 2, Punkt 3, Punkt 4. Also wo kriege ich die Kommentare her? Ach nee, das sind jetzt oben in der Navigation steht und so weiter. Da habe ich ein bisschen Probleme gehabt, mich damit auseinanderzusetzen. Aber an sich, wenn, wie gesagt, wenn man das jetzt 1, 2, 3 Mal gemacht hat, dann denke ich mal, vor allen Dingen für einen Anfänger, der jetzt noch nicht gepodcastet hat, hat er jetzt weniger Probleme als wie jetzt jemand, der sich eingearbeitet hat in eine bestimmte Software oder so. Als ich angefangen habe zu podcasten, war mein erstes Problem, das ich lösen musste, ich brauche eine Webseite. Das heißt, da musste ich jemanden finden, der sie für mich macht, weil ich eben selber dazu nicht wirklich gut in der Lage war. Das zweite Problem ist natürlich die Audiobearbeitung des Podcasts und da bin ich relativ schnell auf Phonik gekommen. Aber wenn ich das richtig sehe, hilft mir da Podigee. Das heißt, die machen sozusagen meine Webseite nach meinen Vorstellungen und machen auch die Audiobearbeitung mit auf Phonik. Habe ich das so richtig verstanden? Kommt drauf an, was du unter Webseite nach deinen Vorstellungen verstehst. Ja gut, klar. Ich brauche halt eine Webseite, wo halt die neuesten Folgen sind und wo vielleicht noch ein bisschen was zu dem Podcast geschrieben wird und vielleicht noch eine Seite mit den Machern, die da kurz vorgestellt werden. Sowas habe ich halt gebraucht. Das kriegst du quasi out of the box, sobald du dich angemeldet, einen Podcast angelegt hast und deine erste Folge veröffentlicht hast, hast du genau das. Weil für mich als Anfänger, wenn ich mich auch, das ist auch immer eine Frage des Interesses. Es gibt natürlich Podcaster, die wollen alles genau selber steuern und mit WordPress alles genau machen. Für mich war es einfach wichtig, ich brauche eine Seite, da sind die Folgen drauf, ich brauche es in iTunes und ich will mich da möglichst wenig drum kümmern, weil im Moment ist es ja so, dass ich, wenn ich eine Folge produziert habe, das erstmal schneide, dann muss ich es hochladen zu Auphonic, dann muss ich es wieder runterladen von Auphonic, dann muss ich wieder hochladen auf den Server. Das ist ja alles ein bisschen umständlich, ja. Ist zwar machbar, ist kein Thema, aber es ist halt doch ein bisschen umständlich. Wäre natürlich schöner, wenn ich alles, und dann, wenn ich das gemacht habe, dann muss ich auch das noch auf meiner Webseite einbinden, über WordPress. Da muss ich dann auch noch mal ran an meine Webseite. Das ist alles, ja, insgesamt eine Arbeit, wo ich einfach nicht Stunden, aber doch ja 1-2 Stunden insgesamt nach dem Schneiden dran hänge. Wäre natürlich gut, wenn sich das alles über eine einzige Webseite machen lässt. Das ist exakt unser Ziel. Gut, dann habe ich's ja verstanden. Der Brunel hat was verstanden. Dass der Podcaster quasi ein One-Stop-Shop für Podcast-Publishing. Also du meldest dich an, wirfst deine Folgen und Metadaten rein und kriegst, wenn du dich nicht weiter drum kümmern willst, alles, was du brauchst, um bei Google gefunden werden, dass deine Hörer deine Seite hübsch finden und dich in iTunes oder im Feed finden. Wenn du aber mehr willst, wie zum Beispiel, keine Ahnung, dein Theme komplett selber bauen, stellen wir dir da auch nichts in den Weg, sondern eher was zur Verfügung. Das heißt, du kannst deine eigenen Themes bei uns bauen. Also von der Flexibilität ist es, glaube ich, schon der Großteil, den die Leute eigentlich wollen. Und was andere Sachen angeht, teilweise wollen wir die Flexibilität gar nicht bieten, weil wir halt so ein paar Best Practices den Leuten einfach mitgeben wollen. Sind aber natürlich für Vorschläge immer offen, was das angeht. Wo wart ihr vor einem Jahr? Da hätte ich euch gebraucht. Ja, tut uns leid. Du kannst ja umziehen. Ja gut, umziehen ist ja dann auch wieder cool. Ich meine jetzt, ich habe ja immer wieder neue Ideen für Podcasts. Leider nicht die Zeit gerade, aber ich habe viele neue Ideen, wo ich sage, okay, das würde ich gerne mal irgendwann in Angriff nehmen. Und dann wäre euer Angebot für mich, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, weil ich dann einfach viel Zeit spare. Dadurch, dass ich alles auf einer Webseite mache und das nicht 100-mal zu Auphonic und was weiß ich wohin jagen muss, sondern das alles einfach bei euch machen würde. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, das bei meinem nächsten Podcast das bei euch zu machen, weil ich dann alles sozusagen in einer Hand habe. Wir werden dich mit offenen Armen empfangen. Wir können deine Subdomain jetzt schon reservieren. Ich hab noch keinen Namen für die Podcast. Also ich habe wirklich gute Ideen, aber das ist halt immer, wisst ihr ja selber, man muss halt auch die Zeit dafür haben. Apropos Ideen, ihr habt gerade noch mal über dieses Design nachgedacht. Also ihr stellt jetzt viele Sachen zur Verfügung, zum Beispiel, um mein Design jetzt anzupassen und so weiter. Wenn jetzt viele Leute das nutzen, wäre es dann nicht vielleicht auch mal sinnvoll, zum Beispiel so eine Galerie vielleicht zu machen? Du hast unser Trello gelesen, oder? Nee, noch nicht. Nein. Also es befindet sich als Karte in unserem Trello. Das ist sowas durchaus. Okay. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Im Moment ist es eben so, wenn ich da nur mal kurz was zu sagen kann, dass wir im Moment drei Themes quasi mitliefern, die man einfach durch Klick auswählen kann. Dann kann, wenn man sich ein bisschen damit auskennt und da Lust drauf hat, kann man sich eben sein eigenes Theme zusammenbauen. Entweder kann man komplett von vorne anfangen, dann kriegt man halt so ein Basisset an Dateien, die man zwingend braucht, kann aber beliebig viele noch dazu packen. Oder man nimmt sich eins von unseren Themes, klont das quasi und fängt quasi damit an, das bisschen zu bearbeiten, wenn einem nur ein paar Sachen nicht passen. Wo schmeiße ich jetzt meine CSS-Dateien rein? Da gibt's auf der Seite einen Editor, wo du die reinfallen lassen kannst. JavaScript wahrscheinlich genauso. JavaScript im Moment noch nicht. Da sehen wir im Moment noch nicht so die Notwendigkeit zu. Aber ich denke mal, wenn der Bedarf da ist, dann werden wir das auch einführen. Naja, ich sag mal so Bootstrap oder sowas, das kann man ja vielleicht einfach grundsätzlich. Ja, genau. Ne? Also es ist auch eine Idee, gibt's im Moment tatsächlich noch nicht, genauso wenig wie zum Beispiel irgendwie LESS oder SAS-Unterstützung, wer sich damit auskennt. Ist aber auf jeden Fall angedacht, dass es sowohl das als auch quasi per Checkbox man anklicken kann, dass man Bootstrap als Basis nehmen möchte. Das ist natürlich praktisch, ja. Genau, also für einen Hoster, denke ich mal, ist das besonders ideal, sage ich mal, weil ihr braucht ja von der Ladezeit her nicht immer wieder neu einbinden von außen und so weiter. Genau. Das klingt ja alles sehr gut. Das Ganze ist natürlich nicht gratis. Darum möchte ich jetzt mal auf die Preisliste zu sprechen kommen. Ja. Wir haben es ja schon im Magazin-Podcast durchgehört. Jetzt wird es aber schon angesprochen, so die klassischen Vorwürfe, nenne ich es jetzt ganz hart, die euch da momentan gemacht werden. Jetzt haben wir wahrscheinlich Hörer, die unseren Konkurrenz-Podcast nicht hören, und darum möchte ich diese Fragen gleich als erstes nochmal kurz durchgehen. Also das zu teuer, das lasse ich jetzt mal weg, da kommen wir später noch dazu. Aber das eine sagt ja, dass ihr zum Beispiel, ihr hostet auf Amazon S3, ein wichtiger Teil in eurer Software ist Auphonic, was im Moment noch ein Gratisdienst ist oder auch bleiben wird, nehme ich jetzt mal an. Und WordPress habt ihr drin. Was war noch? Noch etwas? Du meinst den Webplayer? Podlove. Ah ja, nachher noch der Webplayer, der ja auch gratis ist. Also ihr werft da Gratisprodukte auf den Markt und verlangt auch noch ein Heidengeld dazu. Das geht so momentan in der Szene ein bisschen rum. Sag da mal was dazu. Also wäre schön, wenn Amazon S3 ein Gratisprodukt wäre. Teuer. Das ist leider ganz, ganz, ganz im Gegenteil, gerade wenn es an den Traffic geht. Nein, was wir tatsächlich machen, ist, dass die Mediendateien selbst werden tatsächlich auf S3 abgelegt, weil wir damit garantieren können, dass die Dateien nicht kaputt gehen, weil das quasi eine von Amazons Garantien ist, und davon gebe ich ihnen gerne 12 Cent pro Gigabyte. Was wir allerdings machen, ist, um den Traffic von S3, also die Traffic-Kosten von S3 zu umgehen, dass wir so ein bisschen unser eigenes CDN davor gebaut haben. Also sprich, wir lagern unsere Sachen auf S3, liefern die Sachen aber nicht direkt von S3 aus, sondern haben dann nochmal was Eigenes davor, um eben da ein bisschen die Kosten einzudämmen, weil sonst wäre der komplette Dienst einfach unmöglich. Aber jetzt eine Zwischenfrage kommt mir jetzt gerade. Aber so, jetzt geht ja der neueste Ding, das rumgeht, ist ja dieses Podseed. Habt ihr ja sicher auch mitbekommen. Mhm. Das würde aber jetzt keinen Sinn machen, jetzt bei euch zu sein und gleichzeitig noch bei Podseed. Oder schon? Würde so tatsächlich gar nicht funktionieren, weil wir die ganze Dateiablage und so weiter, das übernehmen wir ja alles. Also ihr habt das CDN im Griff für euch und organisiert das für euch. Ganz genau. So, das zweite war dann Auphonic. Mhm. Da hat, glaube ich, auch Georg sogar selber auf app.net schon eine Antwort zugegeben, dass wir natürlich mit Auphonic, ja, nennen wir es mal, eine Abmachung haben, dass sobald wir uns irgendwie in den grünen Bereich begeben und bei Auphonic so viel Traffic erzeugen, dass sie das merken, dass wir dann natürlich dafür zahlen. Das steht vollkommen außer Frage. Also das würde heißen, umso mehr, dass die Leute bei euch hosten, umso besser wird es nachher auf Phonic gehen. Ist das eine Schlussfolgerung, die funktioniert? Und wir wollen ja alle auf Phonic unterstützt. Ist mit Sicherheit eine Methode, ja. Okay. Und was sagt ihr zum Podlove-Player? Ja, im Prinzip ähnlich. Also Abmachung wäre da natürlich zu viel gesagt, aber wir haben uns schon letztes Jahr mehrfach mit Tim und mit teilweise auch mit anderen Leuten aus dem Podlove-Projekt getroffen, und da gibt's eher Synergie als Antipathie, um es mal so zu sagen. Also im Moment ist es tatsächlich so, dass wir den Podlove-Player einsetzen und auch tatsächlich einige von den Standards, die Podlove versucht zu etablieren oder schon etabliert hat, wie zum Beispiel diese Paged Feeds, bei uns einzubauen. Und wollen uns natürlich auch in Zukunft an der Entwicklung von neuen Standards und, denke ich, auch an der Weiterentwicklung des Podlove-Players beteiligen. Also das heißt, ihr nützt das nicht einfach aus, sondern es ist zu erwarten, dass eure Erfahrungen, die ihr mit eurem Kunden habt, auch wieder zurück in das, zum Beispiel in das Podlove-Projekt fließen, und so hilft das auch wieder dem Projekt Podlove. Genau. Also wir sind sehr große Unterstützer von Open Source. Im Prinzip also wir arbeiten seit Jahren mit Open Source und tun auch unseren Teil dazu, dass Open Source besser wird, und wollen das natürlich im Podcast-Umfeld genauso machen. Es klingt auch immer so, ja, wir nutzen hier diese freie Software und da was, und man vergisst ein bisschen, dass da noch natürlich viel mehr dahinter steckt. Also das ist jetzt ein Service, der auf vielen Komponenten aufbaut. Nicht alle sind kostenlos, das ist das eine. Auch die Entwicklung an sich ist auch nicht natürlich kostenlos, auch wenn sie jetzt nur unsere Zeit kostet, sagen wir mal so. Und ja, also wir bieten natürlich so ein Paket an Lösungen. Das heißt also, wir versuchen nicht nur Dateien zu hosten, einen Feed zu generieren, sondern wir versuchen uns praktisch um den kompletten Prozess zu kümmern. Und wir bieten natürlich auch Support und solche Sachen. Also den Support kriegt man natürlich auch nirgendwo kostenlos. Es sei denn, man kennt jemanden, der sich ein bisschen mit Servern auskennt oder ja damit ein bisschen rumgespielt hat. Ansonsten muss man auch für so einen professionellen Support bezahlen. Das ist eben wie bei so Community-Projekten. Ihr hattet das ja eben bei der Pod-Union. Ist es eben auch bei bezahlten Diensten oft so, dass die Leute immer nur das sehen, was da ist, aber was dann noch dahinter steckt, ist dann eben nochmal was ganz anderes. Also klar kann ich mir irgendwo für 5 € bei einem Hoster einen WordPress klicken, aber dann muss ich eben jede Menge Zeit daran investieren, dass mein WordPress auch vielleicht so aussieht, wie es soll oder so funktioniert, wie es soll oder auch nächstes Jahr noch so funktioniert, wie es soll. Die Arbeit nehmen wir eben ab. Ich finde, dass ehrlich gesagt diese Diskussion, die es da offensichtlich gibt, die ich jetzt nicht so mitbekommen habe, aber das ist auch kein Wunder. Ich meine, letztendlich, ihr verlangt dafür Geld und jeder kann sich selber überlegen, gebe ich das Geld aus oder gebe ich es eben nicht aus. Und insofern regelt die Nachfrage, so wie das halt immer ist, den Preis. Und wenn die Leute bereit sind, euren Preis zu bezahlen, dann ist das eben so. Und wenn die Leute nicht dazu bereit sind, dann werden sie euer Produkt nicht kaufen und dann werdet ihr euch eben überlegen müssen, gut, müssen wir an den Preisen rumschrauben. Das ist eigentlich ganz einfach, oder? Genau so ist es. Und wer einfach der Meinung ist, ich muss alles umsonst haben und hab dann eben mehr Arbeit damit, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Und wenn jemand sagt, nee, ich möchte das alles in einer Hand haben und ich möchte gern, dass das funktioniert und zuverlässig funktioniert, dann bin ich auch bereit, was dafür zu bezahlen. Dann macht er das eben bei euch. Also es gibt sicher auch die Leute, die einen riesen Spaß daran haben, ein WordPress zu betreiben. Für die ist halt eben Podcasting nicht nur die Folge aufnehmen, schneiden und Metadaten dazu produzieren, sondern eben auch das Hosting. Das ist, also für viele ist ja Podcasten immer noch ein Hobby. Ich kenne relativ wenig Leute, die damit Geld verdienen, mit Podcasten. Deswegen ist natürlich auch immer das Problem, ich verdiene kein Geld mit meinem Podcast, aber ich muss sogar noch dafür bezahlen, dass ich einen Podcast mache, eben fürs Hosting und so weiter. Das kann ich schon nachvollziehen, aber wie gesagt, ihr bietet ein Produkt an und wer es haben möchte, kauft es. Wer es nicht haben möchte, kauft es nicht. Ende der Diskussion, finde ich. Ich glaube, es gibt teurere Hobbys. Oh ja! Definitiv, definitiv. Und ich finde noch ein wichtiges Argument, das Benny auch schon angeschnitten hat. Ich surfe natürlich wegen der Pod-Union sehr viel auf sehr vielen Blogs von den Podcasten herum. Und bei einigen Podcasten würde ich sagen, liebe Leute, lasst die Finger von WordPress, geht lieber zu einem Hoster. Das gibt niemand. Aber ich bin jetzt nicht gemeint, oder? Ich spreche niemanden speziell an, da soll jeder selbst beurteilen, wo das steht. Aber vielleicht nochmal kurz was zu den Hostern. Ihr habt vorhin schon nochmal angesprochen mit dem Podlove-Projekt und so weiter. Also, oder dass ihr eben kostenlose Software eben noch mit reinnutzt. Man muss jetzt auch mal überlegen, wenn ich jetzt mit Podcast anfangen möchte, ja, und dann möchte ich doch eigentlich genau das haben, wenn ich jetzt, was weiß ich, mich damit nicht auskenne, dann werde ich auf jeden Fall den Tim Pritlove kennen. Jetzt gehe ich auf den seine Webseite und da gucke ich komisch, weil der hat ja jetzt so einen großen Player und den möchte ich jetzt unbedingt auch haben. Nun suche ich nach wahrscheinlich gedankenlos irgendeinen Hoster. Die werden mir dieses Projekt gar nicht geben. Das heißt, oder ich muss mich sowieso nochmal damit beschäftigen. Also vom Haus aus werde ich diesen Podlove-Player nicht einfach drinne haben und auch ansonsten den ganzen Bereich nicht drinne haben. Das heißt, ihr habt das im Magazin nochmal so ein bisschen angedeutet, so nach dem Motto, ihr nutzt zurzeit das Ganze kostenlos. Ja, und wollt dann irgendwie was machen und habt das so auf eure eigene Schippe genommen. Ja, wir nutzen das jetzt kostenlos, ja, und das ist auch so. Aber eigentlich geht's doch eher darum, was ich möchte als Podcaster. Also ich als Podcaster möchte doch eigentlich diese Software auch haben und die bietet ihr ja. Also es ist ja gar nicht so, dass ihr das nur aus Jux und Dollerei einfach kostenlos nutzt. Das wollte ich einfach mal so noch mit reinbringen. wer die Magazinfolge jetzt noch nicht gehört hat, man kann auch sehen, die Shownotes, dann würde ich das auch nochmal unbedingt empfehlen. Also da habt ihr das auch nochmal sehr, sehr schön dargelegt. Ja, das ist eigentlich ein super Argument. Das ist auch so, wenn wir das Feature nicht hätten, würden die Leute sagen, na, die können auch nichts. Ich suche natürlich nach einem Hoster. Ja, welchen Hoster finde ich da? Nicht wirklich viele, sage ich mal so. Oder besser gesagt, bis jetzt gar keinen. Und zumal, dass ihr das natürlich nutzt, ist es auch, wenn man es mal grob sehen will, natürlich kostenlose Werbung für Podlove. Also ist ja jetzt nicht so, dass ihr das jetzt nutzt, weil ihr Langeweile habt und gar nicht wisst, was ihr aus Jux und Dollerei programmieren sollt und habt euch mal gedacht, naja, jetzt nehmen wir mal das Podlove mit rein, weil so und so. Also man möchte das natürlich auch haben. Man möchte einfach im Podcast-Bereich an nichts missen, an das, was andere Podcaster zurzeit haben. Und wenn ich das hier relativ einfach und flexibel bekomme, ja, also warum nicht? Also ich muss mich ja um nichts kümmern. Generell kann man dazu vielleicht auch mal sagen, dass es tatsächlich, also aus meiner Sicht zumindest so ist, dass die Podcast-Szene hier in Deutschland, was die technischen Gegebenheiten angeht, zum Beispiel den Amerikanern einiges voraus hat. Also sei es jetzt dieses Podlove-Projekt mit den Standards und dem Player und dem Publisher, aber auch tatsächlich an die Fülle an Metadaten, die hier mit den Podcasts mitgegeben werden, wie Chaptermarks, ausführliche Shownotes mit Links, die teilweise von Leuten in der Live-Sendung geschrieben werden. Das ist in amerikanischen Podcasts, findest du das fast gar nicht. Naja, ich würde sagen, du findest es überhaupt nicht. Also die Produktionsgrundlage in Amerika, ich mache ja für 30 Podcasts dort in Amerika einige Sachen, und für die ist das wirklich auch absolut uninteressant. Also sie wollen eigentlich sehr, sehr viele Podcasts produzieren. Ja, großes Network, bum, bum, bum, 1000 Podcasts und hier ganz hippie und tralala. Das haben wir so in Deutschland jetzt so nicht. Natürlich merkt man es vor allen Dingen auch natürlich durch Tim, so man muss jetzt irgendwie jeden Hörer seinen eigenen Feed schenken, weil ja, Leute wollen das, aber das muss man natürlich für sich erstmal selber ausmachen, ob man jetzt 30.000 Dateien pro Episode rausschmeißen will in allen möglichen Varianten, aber die Möglichkeit erstmal das zu haben, mich später damit auch auseinanderzusetzen, wenn ich das am Start noch nicht haben möchte. Die ist einfach durch Podlove schon mal gewährt, sag ich mal. Und in Amerika interessieren sich die Leute nicht wirklich dafür. Also würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Ja, was eigentlich komisch ist. Also ich meine, viele von den amerikanischen Podcasts verdienen auch ganz gutes Geld damit. Die Frage ist halt tatsächlich, ob da nicht eine Menge mehr drin wäre, wenn sie sich mal tatsächlich darum kümmern würden, den Hörern mal ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren oder Metadaten ums Maul zu schmieren, um es mal so zu sagen. Das ist erstmal richtig. Also man kann mich nicht engagieren, wenn sie nicht durch ihren Podcast Geld verdienen, und die verdienen eine Menge Geld. Also es ist anders als wie in Deutschland. Das liegt aber auch an den Begebenheiten, dass Podcast dort A mehr bekannt ist und mehr freiheitliche, aktivistische Hintergründe hat, weil vor allen Dingen das Radio eben ja hauptsächlich durch Werbung zugedarrelt wird, die ich nicht unbedingt hören möchte. Also wer die Frequenzen regiert, sag ich mal, der kann da viele Sachen machen, und das wollen die meisten nicht. Also sie sind jetzt nicht komplett gegen Werbung, weil irgendwie müssen sie sich natürlich auch refinanzieren. Aber sie nehmen auf jeden Fall einen größeren Markt mittlerweile ein. Habe ich jedenfalls so das Gefühl, ich will da jetzt auf keine Statistiken festlegen, aber dass Podcast dort extrem populär ist, aber auch nicht so den großen Hype hat. Also es ist mehr oder minder auch so in der Gesellschaft mit drinne. Das gehört jetzt einfach so mehr dazu. Hier ist es noch nicht so wirklich drinne. Ganz im Gegenteil, hier flacht es zurzeit gerade ab. Was flacht ihr ab? Ja, in der Podcast-Szene zurzeit, über die letzten Monate, flacht Podcast wieder ein bisschen ab. Aus was schließt du das? Es gibt einige Studien, ich mache ja auch an einer Studie gerade so mit, da wird dann veröffentlicht 2015 bis 16 herum, da hat man sich jetzt einfach mal den großgebigen Markt einfach mal angeschaut, wie sieht das so eigentlich so aus, wie mit Umfragen etc. Zurzeit, also 2013 war es relativ hoch wieder, jetzt zurzeit flacht es wieder ab, aber es sieht wahrscheinlich ganz gut aus, dass es jetzt wieder ein bisschen stärker wieder wird. Ja, aber das ist doch saisonial bedingt. Also ich habe generell gesehen in den letzten Monaten absolut nicht den Eindruck, dass es abflacht, sondern es ist erschreckend, wie viele neue Podcasts das momentan gerade entstehen. Korrekt. Ja gut, aber neue Podcasts heißt nicht neue Hörer, sondern die vorhandenen Hörer verteilen sich auf die neuen Podcasts und so hat jeder Podcast wieder weniger Hörer. Das kannst du so nicht sagen. Das kommt ganz auf das Thema drauf an. Wenn natürlich jetzt wieder ein Tech-Podcast kommt, klar nimmt er den anderen das Zeugs weg. Aber es gibt ganz viele, viele neue Themen und die Leute, denke ich mir, wenn ich so die neuen Podcasts anschaue, da sind jetzt sehr viele Themen auch dabei, die bis jetzt ich noch keinen anderen Podcast kenne, der dieses Thema auch behandelt. Und genau um das geht's. Und natürlich auch die Idee bei Podigee ist, dass eben gerade Leute, die eigentlich sich mit der ganzen Technik nicht auseinandersetzen wollen. So wie ich. Zum Beispiel, oder eben meine häkelnde Großmutter, dass die eben genau auch podcasten können. Und die bringen neue Leute in die Szene. Und das hilft auch uns wieder, den eingesessenen Podcastern nämlich, weil es ist doch so, wenn jemand irgendwo auf das Medium kommt zum ersten Mal, dann hört er einen Podcast an und stößt dann automatisch auf andere und findet, hey, da könnte ich vielleicht auch mal reinhören. Und es bringt uns allen etwas. Ich würde gerne mal auf noch was anderes kommen oder eine Frage stellen an Podigee, und zwar die Statistiken. Die sind ja für mich unheimlich wichtig. Ich möchte gerne wissen, wie viele Leute hören mich, wo sitzen die Leute und so weiter. Je nachdem, wie viel man bei euch bezahlt, hat man unterschiedliche Statistiken. Könntet ihr dazu vielleicht mal was sagen? Also das Thema Statistiken, muss ich so generell erstmal sagen, ist ein komplexes Thema. Ja, allerdings, und das ist genau mein Problem, weil ich hätte einfach gerne mal gute Statistiken von meinem Podcast. Das ist schwierig. Genau, und dieses Problem zu lösen, ist auch für uns eine Herausforderung gewesen und wir haben es noch nicht gelöst. Wir haben jetzt schon ein paar Statistiken und wir zeigen die dann auch den entsprechenden Podcaster an. Wir haben verschiedene Pakete, also so wie wir auch verschiedene Pakete für die Podcasts haben. Jedes Paket hat bestimmte Statistiken. Zurzeit ist es praktisch nur die Anzahl der Statistiken, die man bekommt. Sprich, als Basic bekommt man 2 oder 3, als Advanced 2 mehr und bis zu Enterprise hat man praktisch alle Statistiken, die wir sammeln. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Was heißt nur 2 oder 3 Statistiken? Als Beispiel, man bekommt die klassische Statistik, wie viele Downloads hat mein Podcast bekommen. Zusätzlich bekomme ich zum Beispiel auch, wie viele von diesen Downloads, oder gibt es natürlich noch dazu, wie viele Leute das komplett heruntergeladen haben, so eine Episode, oder wie viele abgebrochen sind. Ah, und das sind jetzt 2 Statistiken. Genau, das wären so eine Art von so Blöcke oder verschiedene Aspekte von den Statistiken. Und da gibt es natürlich auch noch Sachen wie, woher die Leute kommen, was für Browser die Leute nutzen, was für Plattformen die nutzen, so Betriebssystem und so. Also sagen wir mal, es gibt verschiedene Arten von Statistiken, die wir in den Paketen haben. Das ist fix vorgegeben. Also bei Basic habe ich die 2 und bei Advanced habe ich die 2. Also das ist fix vorgegeben. Genau so. Unser Plan ist, dass die Statistiken detaillierter werden. Also es wird mehr Statistiken geben, mehr verschiedene Statistiken. Und wahrscheinlich wird es dann irgendwann so sein, dass je mehr man praktisch zahlt für so einen Plan, desto bessere und detaillierte Statistiken kann man dann auch sehen. Sprich, vielleicht kann man dann die letzten 7 Tage mit exakt auf die Minute schauen, wann wer was gedownloadet hat. Und vielleicht in dem Basic-Plan kann man das vielleicht nur in den letzten paar Stunden machen. Also jetzt so als Beispiel. Aber wir haben natürlich dazu noch keinen festen Plan, wie wir das umsetzen werden. Deswegen freuen wir uns natürlich auch auf Feedback von unseren Nutzern. Es ist natürlich besser, wenn wir was bauen, was die Leute auch haben wollen. Und das Thema Statistiken, wissen wir, ist sehr, sehr interessant und auch sehr wichtig für den Podcaster. Und wir möchten natürlich deswegen auch Feedback sammeln, damit wir wissen, ja, in welche Richtung es jetzt weitergeht. Genau, und genauso wichtig wie, welche Statistik der Podcaster braucht, ist natürlich auch, wie er sie angezeigt bekommt. Also das ist natürlich auch ein riesiges Thema bei Statistiken, weil was nützen mir die schönsten Zahlen, wenn ich sie nicht verstehe? Da sind wir natürlich auch auf Feedback angewiesen, wie die Leute ihre Zahlen gerne hätten, damit sie auch was damit anfangen können. Das ist nämlich auch das Problem. Ich bin bei zwei Providern. Das eine hosten wir selber und das andere mache ich über einen Provider. Und da gibt es teilweise Statistiken, die ich einfach nicht verstehe. Ja, was heißt das? Und bei dem anderen, wo wir jetzt selber hosten, haben wir jetzt noch zusätzlich PodTrack, wo ich einfach sehen kann, okay, wie viele Downloads habe ich pro Tag und von wo kommen die Downloads und mit was wurde gedownloadet und aus welchem Land kommen die Downloads. Das finde ich schon gar nicht schlecht, aber ich hätte gern noch mehr Infos. Also für mich als Podcaster sind Infos, wer mich wie wann hört, sehr, sehr elementar. Auch deswegen, weil wenn man das irgendwann mal auch finanziell vermarkten möchte als Podcaster, hat man dann einfach Argumente, pass mal auf, ich habe so und so viele Hörer und sind also für dich interessant und so weiter und so weiter. Das sind einfach Argumente, die ich ins Feld führen kann, um den dann irgendwann auch zu monetarisieren. Insofern weiß ich nicht, ob das der richtige Weg ist, zu sagen, okay, bei den günstigeren Angeboten kriegst du weniger Informationen als bei den teuren, weil ich habe absolut Verständnis, wenn ihr sagt, jetzt zum Beispiel bei dem einen Account, wenn du 80 Stunden pro Monat podcasten willst, dann kostet das eben mehr, als wenn du nur 8 Stunden podcasten willst. Dafür habe ich absolutes Verständnis, finde ich völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob das so geschickt ist zu sagen, und wenn du übrigens 80 Stunden veröffentlichst, was ich gar nicht kann, dann bekommst du auch mehr Statistiken. Ich hätte gerne auch mehr Statistiken in einem billigeren Tarif, weil mehr als 8 Stunden pro Monat kann ich einfach nicht podcasten. Das heißt, um aber jetzt genauere Statistiken von euch zu bekommen, muss ich eigentlich schon 80 Stunden podcasten oder dafür bezahlen. Und das finde ich nicht so ganz geschickt. Ich hätte gerne auch in einem günstigeren Tarif, gerne auch gegen ein bisschen Aufpreis, alle Informationen, die ihr habt. Weil das ist für mich eigentlich das Wichtigste überhaupt nach der Veröffentlichung eines Podcasts, weil das für mich auch eine Form von Feedback ist. Ja? Also wie viele Leute hören mich und wo brechen die ab und brechen die tatsächlich ab und warum brechen sie ab und so weiter. Das ist einfach für mich gut. Wenn ich jetzt, ich brauche nur das zweite Paket und habe da eine bestimmte Anzahl von Statistiken und also es wird wahrscheinlich so sein, dass jeder im Endeffekt die gleichen Arten von Statistiken sieht, aber eben die Detailtiefe abnimmt mit der Zeit. Das heißt, ich sehe dann vielleicht nach 2 Monaten sehe ich von dem Monat nur noch, wie viele Hörer ich gesamt in dem Monat hatte. Und vom aktuellen Monat sehe ich aber jeden Tag, wie viele Hörer ich hatte. Zusätzlich ist bei uns auf jeden Fall im Hinterkopf, dass es so eine Art Zusatzpakete geben wird. Sprich, wenn du nur den kleinsten Plan genommen hast, aber jetzt ein unglaublicher Statistik-Nerd bist, dann kannst du dir für, keine Ahnung, die hypothetischen 2 Euro ein größeres Statistikpaket dazu buchen. Also, dass du nicht quasi nicht auf deinem Plan eingesperrt bist, sondern du den quasi erweitern kannst, so wie du möchtest, wenn nicht ein größerer Plan vielleicht doch besser für dich passt. Hm. Also, ist, wie gesagt, das ist noch nicht da, also geht im Moment noch nicht, ist aber auf jeden Fall weit oben auf unserer Liste, weil es sowohl für Statistiken als auch einfach für viele andere der Punkte, die unsere Features ausmachen, denken wir ein gutes Modell ist. Okay, das hört sich nicht schlecht an. Also was mich noch interessieren würde, was habt ihr überhaupt für eine Staffelage jetzt bei euren Preisen oder was gibt es denn für Möglichkeiten für Pakete bei euch? Ihr habt ja da unterschieden zwischen Garage, Indie, Rockstar und Giant. Das ist ganz schön Unterschied, finde ich, zwischen 8 Euro und 160 Euro im Monat. Na gut, aber die Features sind auch relativ unterschiedlich. Sind im Moment auch noch so ein bisschen in der Diskussion, wie wir das vielleicht ein bisschen besser klar machen. Vielleicht nehmen wir einfach mal den zweiten Plan, dann ist es ein bisschen einfacher zu erklären. Da habe ich 8 Stunden Audio im Monat, kann also 8 Stunden Audio hochladen, kann aber auch 3 Podcasts haben. Das heißt, wenn ich jetzt tatsächlich 3 Podcasts habe, dann kann ich für diese 3 Podcasts insgesamt 8 Stunden Audio im Monat hochladen. Also angenommen, ich mache jetzt, sagen wir, 8 Folgen in einem Monat und dann ist er voll. Was passiert denn mit meinen alten Folgen? 8 neue Stunden pro Monat. Also die alten Folgen bleiben immer da. Dann ist es egal, ob ich jetzt bei diesem Account 1 Podcast mache oder 3 Podcasts. Das ist dann mir überlassen. Genau. Solange du die 8 Stunden nicht überschreitest, ist das kein Problem. Und selbst dann wird es dafür auch quasi Erweiterungspakete geben. Oder was wir auch schon überlegt haben, ist, dass wir dann einfach irgendwie pro Minute oder pro 10 Minuten halt einen kleinen Betrag aufschlagen. Weil ich jetzt irgendeine spezielle Aktion habe und einen Monat halt jetzt speziell mehr brauche. Genau. Da sind wir uns aber auch noch nicht so selber so ganz, also sind wir noch in der Diskussion mit uns selbst, wie wir das genau aufziehen und vielleicht auch mal mit Leuten reden, die eben dieses Problem haben und dann denke ich, werden wir da eine gute Lösung finden für jeden. Habt ihr denn dieses Paket Giant überhaupt mal verkauft? Weil 80 Stunden Audio zu produzieren, das wer macht das? Also mal davon abgesehen, dass wir tatsächlich erst seit 1. Februar wirklich öffentlich zugänglich sind. Nein, haben wir noch nicht. Okay. Weil wir auch im Moment noch die 30-Tage-Trial-Phase haben. Ich meine, der $200-Plan mit 80 Stunden Audio, wenn du halt eine größere Firma hast oder tatsächlich irgendwie eine Firma hast, die Podcasts für andere produziert, für die ist so ein Plan, denke ich, relativ interessant. Und bei den Stunden ist die Qualität da nicht relevant. Also ich könnte auch, was weiß ich, wie viel Kilobit hochladen, oder? Na, es ist nicht irrelevant, sondern was wir machen, das ist der vorletzte Punkt in der Pricing-Tabelle, ist, dass wir die Qualität einerseits begrenzen, aber andererseits auch du verschiedene Qualitätsstufen auswählen kannst, je nachdem, welchen Plan du gewählt hast. Sagt jetzt zum Beispiel beim Indie-Paket, also beim zweiten für 16 Euro im Monat 64 Kilobit oder 96 Kilobit, also und 96 Kilobit. Was für ein File-Format dann? Ist das egal oder bestimme ich das oder ob ich jetzt da Opus will oder MPEG-3 oder wie sieht es aus? Guter Punkt, das sollten wir vielleicht auch noch mit aufführen. Du kriegst immer 4 Audioformate. Du kriegst immer MP3, immer AAC, also MP4, immer Ogg Vorbis und immer Opus. Also die sind immer mit drin. Ah, einfach in verschiedenen Kilobit Auflösung. Genau, du kannst dir im Prinzip pro Podcast aussuchen, welche Auflösung du haben möchtest. Du stellst deinen Podcast ein, welche Auflösung. Und beim Hochladen und Verrühren bei Auphonic wird es dann automatisch runtergerechnet. Es fallen 4 verschiedene Audiodateien raus in den verschiedenen Formaten. Also es ist MPEG-3, M4A, also MPEG-4, Opus und Ogg. Genau, also die 4 gängigsten. Jetzt bei Garage habe ich eine Audioqualitätsstufe 64 Kilobit. Ja. Das hat mich ziemlich irritiert. Also 64 Kilobit für Sprache gerade mal so okay, aber also schon mit Intro, Outro wird bei 64 Kilobit, das tönt nicht optimal, sage ich jetzt mal. Ja, klar. Also wenn man natürlich Musik, also mehr Musik als nur Intro, Outro drin hat, dann ist das sicher zu wenig. Aber dafür gibt es dann eben einen größeren Plan. Also das Problem, was wir haben, ist, dass wir natürlich auch irgendwo eine Abgrenzung machen müssen. Also das Prinzip ist das gleiche wie bei den Statistiken. Also wenn man sich mal einfach mal einen Test bei Auphonic hochlädt, einfach mal eine Stunde Audio hochlädt und die mal in 64 und einmal in 128 Kilobit kodieren lässt, dann sieht man, wo das Geld hingeht. Man muss dazu auch noch sagen, dass tatsächlich die Audioqualität ist das, was wahrscheinlich am meisten Kosten verursacht. Also es ist nicht das Gleiche, jetzt 64 Kilobit abzulegen für immer, als 128 oder mehr. Da ist natürlich auch wichtig dieses Thema halt, dass wir zwar monatlich abrechnen, aber die alten Episoden kosten dann praktisch nichts. Sprich, man bezahlt pro Monat ein Abo, aber man kann, sagen wir mal, wenn alles gut läuft, 10 Jahre lang podcasten und trotzdem immer noch 8 Euro im Monat bezahlen, als Beispiel. Und da sind so keine versteckten Geschichten drin. Also so wie bei meinem Provider, der findet, ja, flat ist alles kein Problem, du kannst so viel und so weiter und so fort, oder? Und jetzt, wo es langsam läuft, findet er, also wenn du zügeln möchtest zu jemand anderem, bin ich dir nicht böse. Kommt das bei euch auch irgendwann? Nee, also das ist definitiv nicht unser Ziel. Euch ist schon klar, dass wir das jetzt aufgenommen haben und euch in 10 Jahren darauf aufhängen. Absolut. Also das, was da steht, ist Fakt. Und das, was oben steht, keine versteckten Kosten, ist genauso Fakt. Du bekommst deine 2 Stunden Audio im Monat, aufgehoben für immer, unlimited traffic. Das heißt, wenn du auf einmal von 10 auf 500 Hörer springst, dann ist es so. Glückwunsch. Und wir helfen dir dabei, dass deine Hörer das auch hören können. Und ja, das ist es eigentlich. Ja, klingt gut. Aber jetzt muss ich unbedingt etwas fragen, weil ich habe das schon im Magazin vergessen und wurde heute via Twitter ziemlich zusammengestaucht. Weil Thorsten Reinmann hat bei den letzten Kommentaren reingeschrieben, also ihr schreibt irgendwo, keine Kreditkarte benötigt und keine versteckten Kosten. Wunderbar. Aber es steht dann auch, at the moment we are only accepting payment through the following credit cards. Ja, was jetzt? Kreditkarten? Nicht Kreditkarten? Wie sieht es aus? Also im Moment ist tatsächlich Kreditkartenzahlung das Einzige, was möglich ist. Wir denken natürlich auch über andere Zahlungsmöglichkeiten nach, aber das ist für uns jetzt im Moment der einfachste und komfortabelste Weg. Wenn jetzt allerdings jemand kommt und sagt, ich halte es einfach nicht mehr aus und ich habe aber einfach keine Kreditkarte und ich will auch keine haben, dann einfach melden, wir denken uns was aus. Also dass ihr dort individuell darauf eingehen würdet, dass ihr zum Beispiel eine regelmäßige Banküberweisung bekommt oder irgend sowas. Genau. Bevorzugter Weg ist definitiv die Kreditkarte. Und wie gesagt, wir gucken im Moment auch in andere Möglichkeiten wie Lastschrift und vielleicht auch PayPal. Aber wie gesagt, das ist jetzt im Moment. Bitcoin? Lässt sich sicher auch drüber diskutieren, ja. Vielleicht so in einem Jahr nochmal. Dort ist dann eher die Gefahr, dass ihr plötzlich aufhört, weil ihr es nicht benötigt habt. Ja, dein Wort in Gottes Ohr. Nein. Also unser Ziel vielleicht nochmal, um das nochmal so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, ist halt tatsächlich nicht damit jetzt den großen Reibach zu machen und uns dann in die Südsee abzusetzen. Wäre zwar schön, aber wir machen das wirklich, weil wir Spaß dran haben, Podcasts zu hören und wir den Leuten einfach ermöglichen wollen, mehr Podcasts zu produzieren, damit wir noch mehr Podcasts hören können und noch mehr Leute Podcasts hören können und ich nicht jedem zweiten erklären muss, was ein Podcast ist. Das ist unser Ziel. Als ich angefangen zu podcasten, das ist ein knappes Jahr her, da musste ich mich ja mit wahnsinnig vielen Dingen auseinandersetzen. Das ging einmal um die Webseite. Da bin ich, denke ich, bei euch in guten Händen. Das heißt, ihr bietet mir da sozusagen ja ein großes Formular, mit der ich dann meine Seite bauen kann. Habe ich richtig verstanden, ne? Genau. Genau. So, und dann hatte ich das Problem als nächstes, das war iTunes. iTunes braucht einen Feed und iTunes braucht ein Bild. Das war dann mein nächstes Problem. Dieses Bild muss in einer bestimmten Größe sein, der Feed muss genau so konfiguriert sein, wie das iTunes möchte. Helft ihr mir da auch? Ja, also wir sagen dir, wie groß das Bild sein soll und um den Feed musst du dich nicht kümmern, das machen wir. Wenn jemand jetzt einsteigt und findet, wunderbar, und sieht eure Preisliste und findet, was ist jetzt das Richtige für mich? Oder das ist ja gar nicht so einfach am Anfang, zu wissen, wie viel produziere ich denn überhaupt und. Oder? Und nehmen wir mal an, nimmt das für 16 Euro im Monat, fängt an, alles wunderbar, und findet nachher, nee, ich habe doch nicht so viel Zeit, ich will doch auf das Günstige runter. Geht das? Oder wie lange ist deine Verpflichtung dann? Und also wie sieht das aus, wenn ich downgraden will? Ich nehme jetzt mal an, upgraden wird nie ein Problem sein, nehme ich jetzt mal grundsätzlich an. Genau, Upgrade ist überhaupt kein Problem. Also prinzipiell Kündigungsfrist gibt's keine. Die Zahlung findet immer quasi im Voraus für den nächsten Monat statt. Und du kannst jederzeit sagen, ich will jetzt nicht mehr. Also ich kann einen Tag vor dem letzten Monat kann ich sagen und tschüss. Ganz genau. Dann kriegst du halt noch irgendwie so eine, keine Ahnung, 2-Wochen-Periode, um deinen Kram mitzunehmen, um es mal unnett auszudrücken. Wofür wir natürlich auch sorgen, dass du alles mitnehmen kannst. Also solltest du uns tatsächlich verlassen wollen, schnüren wir dir quasi ein Paket mit allen Audio- und Metadaten, die du jemals bei uns hochgeladen hast und ja, geben dir das mit zu deinem neuen Hoster oder in dein Archiv, wie auch immer. Das ist natürlich jetzt gerade meine zweite Frage. Was heißt das, wenn ich finde, jetzt will ich mein eigenes WordPress? Bringe ich das irgendwie wieder in mein eigenes WordPress rein? Also was wir anbieten wollen, ist halt eine Möglichkeit, automatisiert die Metadaten herunterzuladen. Das haben wir zurzeit nicht, weil wir das auch noch nie gebraucht haben. Und das ist ein bisschen so dieses Prinzip wie mit den Imports bestehender Podcasts. Wenn ein Podcaster das Problem hat, dann kümmern wir uns individuell um solche Fälle und irgendwann entwickeln wir dann eine Lösung, die vollautomatisiert funktioniert. Aber wenn ich zu euch komme und sage, hey, ich will von meinen ganzen Shownotes ein Datenbankexport, was weiß ich, CVS oder sonst was, und vor allem, das ist ja immer das, was am meisten wehtut, ist vor allem auch die Kommentare. Ja. Dann bekomme ich das von euch. Ja, also wie gesagt, alle hochgeladenen Mediendaten, beziehungsweise nicht alle hochgeladen, sondern alle, die für deine Hörer zur Verfügung standen, das heißt die 4 Audioformate und alle Metadaten, die du hochgeladen hast oder die Leser des Blogs als Kommentare verfasst haben, also im Prinzip alles an Daten, was dir später noch was nutzen könnte und die du mitnehmen möchtest, darfst du mitnehmen. Okay, und dann kann ich sie auch ins Word einbauen. Klar, ich muss natürlich wissen, wie, aber theoretisch machbar. Genau. Also denkbar ist natürlich, dass man irgendwie für so die gängigen Konkurrenzhoster jeweils einen Export anbietet, sodass ich es direkt in meinen Podlove Publisher reinladen kann oder wie auch immer. Aber das muss man dann halt mal von Fall zu Fall sehen. Aber eben jetzt noch zum Downgrade vom Abo, wenn ich bei euch bleiben will und einfach runter will. Das Problem dabei ist, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt meinen Indie-Plan mit den 8 Stunden Audio im Monat. Sprich, ich habe jetzt auch tatsächlich jeden Monat meine 8 Stunden Audio produziert und die liegen jetzt da und will jetzt aber plötzlich nur noch 2 Stunden im Monat produzieren und würde gerne auf einen kleineren Plan wechseln. Dann ist eben das Problem, dass die erstens wahrscheinlich in einer höheren, vielleicht in einer höheren Qualitätsstufe da liegen, als du es eigentlich im kleineren Plan dürftest. Genauso wie, dass halt einfach mehr Audio rumliegt, als du eigentlich dürftest in deinem neuen, kleineren Plan. Ja, aber ihr habt ja gesagt, ältere Audiogeschichten spielen keine Rolle. Naja, aber die zahlst du halt trotzdem noch mit. Also die Kalkulation von den Preisen bezieht sich eben darauf, die 8 Stunden Audio über einen bestimmten Zeitraum. Also nach irgendeinem Zeitraum wird es für uns halt einfach, rutschen wir quasi ins Minus. Und damit es halt nicht passiert, wenn jemand auf einen kleineren Plan wechselt, müssen wir uns da halt irgendwie verständigen, wie wir das machen. Wenn ich jetzt Probleme habe mit dem Server, also was weiß ich, habe eine Folge veröffentlicht und irgendwie geht was schief, seid ihr dann erreichbar? Weil das kann ja manchmal echt heftig sein. Ich hatte mal das Problem, dass ich Probleme hatte und habe dann den Hoster nicht erreicht. Wie ist das bei euch? Aktuell ist es so, dass wir nur E-Mail-Support anbieten. Wenn ihr da schnell reagiert, ist das ja völlig in Ordnung. In den jeweiligen Plänen haben wir eine bestimmte Antwortzeit, die wir garantieren. In der Regel ist aber unsere Maxime so schnell, wie es geht. Ich meine, durch Smartphones und alles ist man dann heutzutage per E-Mail eigentlich so gut wie überall erreichbar, außer man wohnt irgendwo im tiefsten Wald, was wir nicht tun. Sprich, in der Regel antworten wir, also Antwort bekommst du immer in aller spätestens 1 Stunde. Und wenn irgendwas, also die Server runtergehen sollten, dann wissen wir das sowieso vor dir. Also das ist unser Anspruch. Also wir haben ein relativ ausgeklügeltes Monitoring, das sowohl dafür darauf schaut, dass die Server erreichbar sind, als auch welche Last auf den Servern herrscht, so dass wir sowohl bei Ausfall als auch bei Lastspitzen einfach sofort reagieren können. Weil jetzt muss ich mal ein bisschen angeben, ich habe mal mit meinem Podcast geschafft, auf Platz 3 in den deutschen iTunes-Charts zu stehen. Und da hätte es mich sehr gewurmt, wenn dann der Server in die Knie gegangen wäre. Da hätte ich dann ganz schnell gerne einen Support. Ja, also unser Anspruch ist es, dass wir das vor dir merken. Gut. Also es spricht auch nichts dagegen, wenn du jetzt sagst, okay, mein Podcast ist so erfolgreich, dass ich Angst habe, dass da vielleicht der Server nicht mehr weiter skaliert. Es spricht nichts dagegen, uns erstmal zu schreiben, hey, wir wollen jetzt, also ich möchte jetzt meinen Podcast veröffentlichen oder meine neue Episode, damit ihr Bescheid weißt. Also damit wir wissen, okay, gut zu wissen. Ja. Leider kommt es bei mir nicht jeden Tag vor, dass ich auf Platz 3 der deutschen iTunes-Charts bin, aber einmal habe ich es geschafft. Ich war vor dir, Tim Pritlaff. Ich habe mehr Hörer gehabt, Tim Pritlaff. Hörst du das? Tim Pritlaff, ich hatte mehr Hörer. So, das musste einmal raus. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du für die eure 50. Folge den Chef von der AIDA bekommt, da ist ja wahrscheinlich abzusehen, dass sich dann vielleicht die Downloadzahlen ein bisschen erheben. Ja, schauen wir mal, ob wir ihn bekommen. Wir sind gerade dran. Wir würden uns freuen. Ja, es sieht ganz, glaube ich, ganz gut aus. Aber ja, ist halt immer vornherein, also ich weiß jetzt, dass ich, wenn ich zum Beispiel eine Folge zum Beispiel produziere zum Thema Apple mit dem Chris Hieber von iFun.de, da weiß ich einfach, da geht's nach oben, weil der dann eben über seine App und über seine Homepage Werbung für die Folge macht, da weiß ich, dann geht's nach oben. Das weiß ich dann auch von vornherein. Bei Cruestrix weiß ich's nicht. Also wie gesagt, unser Anspruch ist, dass niemand merkt, dass es irgendwie mal langsamer wird oder sonst irgendwas. Wir sind allerdings auch nicht böse, wenn wir irgendwie vorgewarnt werden. Ich meine, ich glaube, es ist einfach schwierig in Deutschland mit Podcasten Geld zu verdienen und damit natürlich auch schwierig für alle Anbieter, die eben Hosts anbieten, damit Geld zu verdienen. Ich glaube, das ist einfach grundsätzlich schwierig. Wobei man einfach gucken muss, wie sich das entwickelt. Bei dieser Seite, die ich vorhin angesprochen habe, PodTrack, die mir ja anbietet, da diese Statistiken, die bieten ja auch an, Werbung vor meinen Podcast zu pfnörgeln, also dahin zu machen. Allerdings erst, wenn ich 20.000 Downloads pro Folge habe. Das schaffe ich noch nicht ganz. Wäre das denn auch ein Weg, den ihr gehen könntet, dass ihr sagt, okay, du hostest bei uns das Ganze und wir gucken mal, ob wir nicht auch Werbung für dich finden. Du kriegst einen Teil, wir kriegen einen Teil von der Werbung und dann haben wir beide was davon. Ist sowas auch angedacht in Zukunft? Ja, das steht auf jeden Fall auf unserer Liste. Es ist natürlich auch ein komplexes Thema, weil wir noch nicht genau wissen, was für Werbung das sein soll, in welcher Form, ob das wirklich für welche Zielgruppe das wirklich so gut wäre, beziehungsweise wer davon profitieren könnte. Also es sind viele offene Fragen auf jeden Fall, aber was auf jeden Fall feststellt, ist, dass wir dieses Thema auch angehen möchten. Also es ist ein für uns wichtiges Thema, weil natürlich, so wie wir jetzt gesprochen haben, wir müssten natürlich extrem viele Kunden finden, damit wir praktisch davon leben können. Das heißt also, wir müssen nicht nur in die Anzahl der Kunden gehen, sondern auch ein bisschen, was die Breite angeht, also auch zu dem Thema Werbung gehört natürlich dazu. Nee, ich frage das deswegen, weil, also ich kenne es aus dem Rundfunkbereich, da kam ja dann irgendwann der Privatfunk und hier in Baden-Württemberg hat sich der Privatfunk halt zusammengetan, weil sie gesagt haben, okay, für die nationale Werbung, was weiß ich, Coca-Cola oder ähnliches, da brauchen wir einfach Hörerzahlen, die, wo der Werbekunde nicht sagt, ja komm, du mit deinen 500 Hörern, was soll ich da jetzt, ja, sondern wo einfach alle Radiosender gemeinsam hingegangen sind und sagen konnten, okay, wir haben 2 Millionen Hörer pro Stunde, möchtest du bei uns Werbung machen? Wenn ich jetzt mit meinem kleinen Podcast da bei einem größeren Werbekunde auftauche, dann macht er sich erstmal kaputt, weil er das natürlich erstmal vergleicht mit Radio, was zwar Quatsch ist, aber das machen sie einfach. Und dann sagt, ja, du mit deinen paar Hörern, was willst du hier eigentlich? Ihr hättet aber die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben also insgesamt, was weiß ich, 950 Podcasts und wir haben Downloadzahlen pro Tag von so und so viel, möchtest du da nicht deine Coca-Cola-Werbung davor setzen? Weil wir haben halt, was weiß ich, 400.000 Downloads pro Tag. Genau. Ja, und das ist ja dann eine Summe, wo dann auch Coca-Cola oder andere aufmerken und sagen, das sind doch eigentlich ganz schön viele Hörer, da könnten wir doch vielleicht was machen. Und dann das Geld einfach aufteilen auf sämtliche Podcasts und auf euch. Genau, also das haben wir uns auch schon mal mehrmals überlegt, so eine Lösung zu haben. Das wäre eigentlich so, vielleicht auch so, ich habe jetzt einen Podcast, zahle, sagen wir mal, für den Indie-Plan 16 Euro im Monat und sage, okay, ich würde gerne auch Werbung auf meinen Blog schalten, beziehungsweise Feed, irgendwie vielleicht sogar in der Audiodatei. Und wir als Plattform würden sagen, okay, pro Download bekommst du 1 Cent als Beispiel. Genau. Ja, und dann müsste der am Ende des Monats oder im nächsten Monat der Podcaster vielleicht 10 Euro weniger zahlen, weil er quasi mit seinen Downloads das Geld verdient hat. Beziehungsweise, wenn er dann tatsächlich unter die Null rutscht, dass auch Geld rumkommt. Dann auch entsprechende Auszahlungen bekommt. Genau. Ist halt mit dem, was du jetzt eben, das hört sich halt prinzipiell super an. Ist auch mit Sicherheit eine Idee. Das Problem ist halt, dass in der Richtung viele Podcaster einfach noch, oder was heißt noch, ein Problem haben, sowas zu machen. Klar. Deswegen auch ist das auch so ein unglaublich komplexes Thema, weil Werbung ist einfach ein Hassliebe-Thema. Weiß ich nicht. Also es wird ja oft davon geredet, Podcasts ein bisschen zu professionalisieren, einfach um auch mehr Hörer zu bekommen. Und zu professionalisieren gehört auch, das kostet was, also die herzustellen, das ist Aufwand. Das kostet auch was. Du musst ja ein Mikrofon kaufen, Mischpult kaufen und so weiter. Und das kostet auch Zeit. Und da muss halt, diese Kosten müssen halt, wenn du es nicht nur als Hobby betreibst, halt auch irgendwann irgendwie reinkommen. Zumindest mal, dass sich das deckt. Und da gibt's halt nicht viel. Also da kannst du natürlich Spendenaufrufe machen an deine Hörer. Und wenn du genügend Hörer hast, so wie Tim Pritlaff. Übrigens, Tim, ich hatte mal mehr Hörer als du. Dann ist das wunderbar. Also Tim Pritlaff lebt ja, glaube ich, von Spenden. Und das freut mich auch für ihn. Ich nicht. Mir spendet niemand was. Aber ich habe kein Problem damit, Werbung vor meinen Podcast zu setzen. Sei denn, es ist irgendeine Werbung, die menschenverachtend ist oder so, aber das gibt's ja eigentlich nicht. Ich glaube eher, das Problem wird sein, für euch dann eben Werbekunden zu finden, weil ihr braucht dann einfach jemanden, der dann zu den Leuten, ihr braucht dann eine Agentur, die will dann wieder Geld und so weiter und so weiter. Also da ist ein Rattenschwanz dran. Ich glaube halt, was hier in Deutschland so ein bisschen fehlt, was in den USA, glaube ich, besser funktioniert, ist die Organisation von solchen Sachen. Wie du eben gesagt hast, wenn du als kleiner Podcaster zu einer Firma hingehst und sagst, hier, ich mache einen Podcast, gib mir Geld. Lachen die dich aus? Lachen die vielleicht mal, weil du im T-Shirt da stehst und die im Anzug? Nö, die gucken einfach auf die Hörerzahlen. Und die sind halt Hörerzahlen aus dem Rundfunkbereich. Als ich Rundfunk gemacht hatte ich 500.000 Hörer pro Stunde. So, die habe ich im Leben nicht bei einem Podcast. Und da lachen die sich einfach kaputt, weil sie einfach nicht verstehen, dass es im Podcast keine Streuung gibt. Ja, der große Unterschied zwischen Rundfunk und Podcast ist aber halt, dass du eine sehr viel schärfer abgegrenzte Zielgruppe hast. Aber das begreifen die nicht. Ja, das ist halt das Problem. Und da muss man sie halt prügeln. Und dafür muss es halt erstmal jemanden geben, der einen Prügel hat, der groß genug ist. Also wer das jetzt mal in Xenem oder sowas mit beobachtet hat, also die Frage nach, ja, wollen wir auch haben, ist gar nicht so gestellt. Also es würden sehr, sehr viele gerne machen wollen. Es gab 3 Projekte, glaube ich, seit 2012 bis 2013, die alle auch Audio gemacht haben. Das heißt, du konntest Werbung in die Audios machen, du konntest auch Werbung für deinen Blog machen von den jeweiligen Firmen. Die haben das einfach mal so als Beta-Test oder Alpha-Test oder wie auch immer mal mitgemacht. Und ja, heutzutage gibt's die Links nicht mehr, also die Plattformen existieren auch nicht mehr. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, vor allen Dingen im deutschen Markt eben die Leute zu sensibilisieren oder auch nur eine Plattform überhaupt zu bieten für die Podcaster. Also die Podcaster würden sich alle freuen, wenn es sowas gäbe. Ich glaube, diese Plattform fehlt halt. Also so ein bisschen so ein Zusammenschluss, wo man dann auch tatsächlich mal jemanden hat, der mit solchen Firmen reden kann und wo die vielleicht auch tatsächlich mal zuhören. Mhm. Aber gut, es ist vielleicht auch tatsächlich ein Thema, keine Ahnung, für den nächsten Podlove-Workshop, dass man da tatsächlich mal gezielt drüber nachdenkt, ob man sowas aufbauen kann und wenn ja, wie. Euer Podcast. Ihr habt hoch und heilig versprochen, es gibt einen Podcast von euch. Und es gibt einfach noch keinen Podcast. Und wie könnt ihr nur Podcast-Hoster sein und keinen eigenen Podcast? Also es geht ja schon mal gar nicht. Ja, sind wir exakt der gleichen Meinung. Wenn uns nichts dazwischen springt, denke ich, dass wir diesen Monat noch die erste Folge aufnehmen werden. Hey. Wow. Dir ist schon bewusst, dass wir das aufgenommen haben. Ah, echt? Das ist mir durchaus bewusst, ja. Gut, wunderbar. Gibt es noch irgendwelche Fragen, die jetzt sehr zentral, die wir groß nicht diskutiert haben? Wir werden sowieso noch irgendwann wieder eine neue Folge machen. Ich fand es heute echt interessant und wenn ich eins meiner nächsten Projekte, also wenn ich wieder dazu komme, ein neues Projekt da anzufangen, ich glaube, dann wende ich mich an euch, weil wir haben ja vorhin über die Preise gesprochen und Indie zum Beispiel kostet 16 Euro im Monat. Wenn ich jetzt überlege für meinen jetzigen Provider, für meine Webseite und wenn ich das addiere noch zu der Seite, wo mein File gehostet wird, da kommst du auch schnell auf 16 Euro im Monat. Und habe aber weniger Arbeit damit. Also insofern ist auch das ein absolut faires Angebot. Ich finde die Seite oder das, was ihr da macht, finde ich sehr positiv. Ich werde nicht morgen oder übermorgen ein neues Projekt beginnen, aber ich habe da schon ein, zwei Ideen im Kopf. Und sobald ich ein bisschen Zeit habe und Ferien habe, gehe ich das vielleicht mal an. Und ja, es ist jetzt wahrscheinlicher geworden, weil ich auch die ganze Zeit überlegt habe, oh, da musst du wieder gucken, wo kriegst du deine Webseite her? Ja, und bei euch habe ich das dann. Das ist eine schöne Sache, finde ich. Genau, dann hallo, ich weiß nichts, ich kann nichts, helf mir. Und dann habe ich mehr Hörer als der Tim Pritlam. Habt ihr noch irgendetwas, was wir noch nicht angesprochen habt, was ihr findet, ist ganz wichtig? Also ich spreche jetzt euch zwei von Podigy an. Ich möchte noch sagen, wir freuen uns sehr auf Feedback, auch wenn von Leuten, die noch nicht bei uns einen Podcast hosten. Wir wollen halt, dass die Leute verstehen, dass das, was es zurzeit in unserem Angebot gibt, jetzt nicht so bleiben wird, sondern wir wollen halt mehr Sachen bauen und dafür ist es wichtig halt zu wissen, was die Leute haben wollen. Und deswegen freuen wir uns extrem immer auf Feedback und wir wollen Feedback bekommen und wir setzen auch Feedback um. Also als Beispiel, wir haben glaube ich, vor 3 oder 4 Tagen eine E-Mail bekommen. Wie kann ich jetzt hier eine Episode veröffentlichen ohne Audiodatei und so? Dann haben wir gesagt, okay, schauen wir, wie wir das umsetzen können, und haben es tatsächlich dann in 2 Tagen geschafft. Und jetzt kann nur er einen Textblock veröffentlichen oder alle? Es ist natürlich noch nicht, sagen wir, es ist kein komplettes Feature. Ich kann jetzt normale Blogposts schreiben, aber man kann in einem Blog sowas wie eine Ankündigung machen, und das kann jeder. Also von diesem Feedback, von diesem Kommentar von einer Person haben wir ein Feature gebaut, wovon jetzt praktisch alle Leute profitieren können. Das sollte man vielleicht auch nochmal explizit erwähnen. Also wenn wir jetzt davon sprechen, dass wir neue Features bauen, dann sind die natürlich danach für jeden verfügbar. Genau. Mhm. Sollte klar sein. Also man muss auch dann in der Regel nichts dafür tun, irgendwie irgendwas zu migrieren oder sonst irgendwas. Das machen natürlich wir. Und über euren Podcast erfahrt man dann auch, welche das es gibt und wie man die benutzen muss, etc. Genau, das ist der Plan. Also der Podcast wird sich hauptsächlich damit beschäftigen, erstens, welche Features es gibt, welche jetzt gerade vielleicht neu dazugekommen sind, und vielleicht auch, ja, wenn Interesse besteht, auch tatsächlich ein bisschen die technischen Voraussetzungen, die wir dafür geschaffen haben, zu erklären. Wunderbar, dann würde ich sagen, schließen wir für heute. Herzlichen Dank an unsere 2 Gäste. Vielen Dank für die Einladung. Wir bedanken uns, ja. Ich hoffe auch, wenn ihr einen eigenen Podcast habt, kommt ihr draußen wieder mal vorbei und macht mal so ein bisschen einen Zwischenbericht oder sowas. Auf jeden Fall. Also auch gerne zu anderen Themen. Also wenn ihr zu irgendwelchen Sachen, die wir machen, Fragen habt, immer her damit. Wir beantworten gerne alles. Wunderbar, dann sehen wir uns ja sicher bald wieder. Ja, also wir freuen uns auf jeden Fall auch, wie man vielleicht jetzt heute auch so ein bisschen gesehen hat, quasi mit der Podcaster-Community zu diskutieren, wo Podcasting vielleicht hingehen könnte und was vielleicht noch verbesserungsmäßig wäre. Und das ist ja ein Riesenthema, wo wir uns noch sehr intensiv unterhalten werden, also die ganze Szene. Ich bedanke mich auch bei MC, ist dein Gast. Hallo, ja, ich danke euch. Dann Herr Brunel ist eigentlich kein Gast, aber auch herzlichen Dank an dich. Ja, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt. Und ich hatte mehr Hörer als, ihr wisst schon. Wenn auch nur einmal. Und natürlich bedanke ich mich auch an unser Urgestein, Jörg. Ja, ich danke auch vor allen Dingen an unsere Gäste, dass ihr da wart. Schön. War interessant für mich mal so die andere Seite zu hören, weil ich halt, wie gesagt, selber hoste. Und ich das sicherlich auch für interessant halte, für Leute, die jetzt gerade neu anfangen. Ja, man sollte sich das auf jeden Fall mal genauer angucken. Ja, sonst auch an alle anderen, die dabei waren. Ja, schönen Abend euch noch. Und ich bedanke mich noch an unsere Hörer, dass ihr so lange zugehört habt, und hoffe, wir haben euch ein bisschen unterhalten und wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Die Podcast Community.